Auch das, so jetzt nehmen wir dreimal auf, das sollte reichen. Ja, super. Jetzt haben wir hier so einen halb zerrissenen Chat, weil die Cache-Frequenz nur gerade den Tag nehmen muss, die wir auch nehmen. Naja. Ja. Naja, werden wir sehen, wer noch rüberkommt, wer da bleibt. Ich habe gar keine Ahnung, vielleicht sind die auch durch, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ne? Irgendeiner hört uns da bestimmt auch. Ach ja, stimmt, die haben ja irgendwie, ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn es mir auch scheißegal. So. Oh, Mika dann schreibt gerade nicht nur die Cache-Frequenz sende, wer sendet denn noch? Ich sehe hier nur die Cache-Frequenz drin bei mir. Ach, das OC-Rätsel, liebe. Ja, Mika, die drei Leute hätten wir jetzt auch noch aufgenommen. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht auf dem eigenen Server läuft. Ne? Das ist ja auch nicht so die Kapazitäten. Ja, der ist so ausgelagert. So, begrüß mal hier den Chat. Genau, schönen guten Abend. Ich begrüße live im Chat den Andy Handicap, Dr. Ringding, Ellie Mettbrötchen, Gleider 74, natürlich den Interceptor, Captain Kriegstrom, Magedon, Mandau Beach, Mark Nelix, Maribi, Markus GT 77, Mika, Randredi, Schlemmerkescher, den Stellinger, Trüffelnasen Nils und Zebradompteur. Herzlich willkommen. Jetzt waren ja gerade auch von hier herzlich willkommen. Gerade ein paar drüben. Ist die Cache-Frequenz denn durch gewesen? Interessiert mich ja jetzt mal. Oder senden die da immer noch? Ich könnte ja jetzt mal rüberwechseln. Ich glaube, das machen wir dann lieber nicht. Ah, die senden noch. Okay. Ja. Ah, okay, ja. Die erste, das heißt, jetzt fangen wir hier an mit Schwanzvergleich und gucken, wer in welchem Chat und so. Also nee, haben das so früh angekündigt, das hätten sie ein bisschen verschieben können. Na egal. Ja. Haben wir denn genug Platz überhaupt? Man kann ja irgendwie auf die Pod-WG klicken und sieht, 34 von 50 Clients sind vergeben. Das heißt, 16 Leute können noch rein, das müsste ja eigentlich reichen. Ja, ich wollte sagen, es fehlen, also einige Stamm-Chatter sind gar nicht da heute. Ja, das fällt mir auch auf. Dafür sind ein paar neue, das ist auch mal schön. Ne? Ja, dafür sind aber in der Cache-Frequenz noch welche von den Stammhörern. Vielleicht hat sich das einfach aufgeteilt heute ein bisschen. Ist auch egal, und sofern da auch keiner ist, macht es auch nichts. Ja, doch, ist ein bisschen doof ohne Chat, aber kein Wecker für Graf Zahl. Das stimmt, der Graf Zahl fehlt. Siehst du? Hand twittern. Ich habe extra heute und gestern nichts gemacht, weil ich dachte, jetzt hat das ja drauf, genauso wie Huya. Anscheinend. Ja, die beiden. Also wenn einer dabei nebenbei Huya und den Graf Zahl erinnert, ja, dann. Das sind wirklich, die sind ein bisschen langsam, die beiden, habe ich das Gefühl. Da müssen wir langsamer sprechen. Ja, leider hätte es auch nicht gemacht. Und ja, ich habe mich auf dich verlassen, Kleider. So ist ja, das. Ja, Mensch, ey. Das Alter kann es nicht sein, nee, das stimmt, da sind wir, glaube ich, vorne. Ja, naja, wir gucken mal. Genau. Fangen wir an. Ja, Stellinger hat vermeldet, hatte ich auch drum gebeten, also nicht, dass jetzt einer denkt, hier, er will da angeben, sondern ich habe extra ja drum gebeten immer, wenn ihr irgendwo was spendet für uns an eine von unseren Supporter-Firmen, hätte ich fast gesagt, dann bitte Bescheid geben. Und Stellinger hat mal wieder 15 Euro an Podseed gesendet. Finde ich übrigens besonders gut, weil Podseed ist immer so, die gehen immer so unter, weil die so, die fallen ja nicht auf. Die, genau, das ist halt nur die Statistik. Ja, ackern im Hintergrund, aber machen das ja, gut. Genau, die liegen im Hintergrund und die sparen uns richtig Geld, weil irgendwo diese Dateien ablegen und die auch noch vernünftige Geschwindigkeit abrufbar, das ist kein billiger Spaß. Also da sind wir echt sehr froh drüber. Genau. So, dann haben wir Kommentare. Ich wollte sagen, die Kommentare füllen mittlerweile hier im Sendungsplan Seiten. Ne? Ja. Das ist sehr schön, weil wir freuen uns immer über aktive Mithörer. Ja, absolut. Es sind mehr als Themen, ist da diesmal drin. Ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Also wenn jetzt irgendwas mal fehlt oder so, dann tut es mir von vornherein leid, aber dann können wir da auch nichts dran ändern. Das ist so viel, das müssen wir natürlich ein bisschen komprimieren. Naja, müssen eigentlich nicht, aber naja. Nee, genau. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder auch mal erwähnt wird, dass wir lesen alle Kommentare, definitiv, aber man kann das nicht alles hier zusammenfassen, weil es war diesmal wirklich sehr viel. Ich glaube, den Link auf Barney brauchen wir gar nicht, das hatte ich da drunter, das ist von Barney, ne? Das ist das Zusammengefasste, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Genau. Die Mail hatte ich nur sicherheitshalber für uns dahinter gehängt. Also, fangen wir an mit Barney, der hat uns per Mail geschrieben, deswegen kommt er hier mal als Erster, weil der hat wirklich mal sehr umfangreich kommentiert. Und das finde ich auch gut so, weil so nur so kommen wir ja auch mal an Infos, wie andere das sehen und nicht nur wir immer. Einiges kommt später. Achso, einiges von dem, was er erwähnt hat, das kommt später in unserem normalen Ablauf. Deswegen erwähne ich das hier nochmal am Rande. Da hat er vielleicht auch noch was zu geschrieben. Team-Account hält er auch nicht viel von. Meistens lahme Logtexte mit Selbstbeweihräucherung. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Das stimmt, gerade bei Team-Accounts. Ja, da wird ganz viel sich gegenseitig der Rücken geschwurbelt. Ne? Ja, genau. Nachloggen mag er nicht, wünscht sich, dass man nach Archivierung loggen könnte. Das fand ich auch eine sehr coole Idee. Also er meint praktisch, dass man, man seinen Cache archiviert, den dann auch sperren kann gegen weitere Logs. Problem sind natürlich die Spätlogger. Da müsste man noch so einen Weg finden. Naja, aber ich sag mal so, wenn die Spätlogger wissen, wenn der Cache einfach mal archiviert ist, ich muss vielleicht dann doch mal zeitnah so innerhalb von 14 Tagen loggen, ne? Ja, genau. Also Anreiz, ne? Die Idee fand ich also wirklich auch, also doch fand ich gar nicht schlecht. Also das ist mal ganz neue Sicht, da wäre ich noch gar nicht drauf gekommen. Nee, die Idee fand ich auch gut, da habe ich auch nicht so gut nachgedacht. Das ist, vielleicht hört das ja jemand drüben, ne? Ja, die sind haben halt auch nicht so viel zu tun. Wenn man doch, die sitzen ja jetzt alle und hören uns zu, das ist ja, machen sie ja immer beim Headquarter. Genau. Sonst schicken wir ihnen diese Typen, die gerade das Kapitol am Stürmen lassen, die schicken wir als nächstes aus Seattle. Ja. Achso, da kommt gerade im Chat, gibt's nicht eine Funktion, die Kommentare vom Browser vorlesen zu lassen. Ja, das gibt's, aber ich glaube, das wäre dann doch langweilig. So, was haben wir noch? FP-Betteln findet er nervig, das stimmt. Glaube ich, braucht man gar nicht kommentieren. Und gibt einfach gar keine mehr. Ja, ist auch eine Variante, die ich durchaus verstehen kann. Hat aber, das fand ich auch cool, er hat auch selber mal zugegeben, dass er auch am Anfang mal hinterher gebettelt hat und fand das dann aber irgendwie selber erniedrigend. Fand ich auch passendes Wort dafür. Ja, und ich fand es auch gut, dass er so offen damit umgegangen ist. Ja, ne? Also das, absolut. Muss man auch mal erstmal können, ne? Versprochen und nicht gegeben, kennt er auch nur zu gut. Ja, dann loggen tut er per CGO direkt vor Ort. Also ähnlich so wie ich, ne? Teilweise. Ne? Ja, muss er dann ja am Handy machen, genau. Dann findet Labcaches für Städte auch sehr gut, im Allgemeinen auch nicht schlecht. Ja, da geht's ihm wie mir. Also bei Städte habe ich es noch nicht so ausprobiert. Da gibt's natürlich so ein richtig gut gemachter Multi, ist da immer noch vorne, weil der natürlich noch besser was zeigen kann. Und wir müssen länger. kurz zwischen Trommelwirbel. Graf Kahn ist da. Ta-da-da-da. Nein. Ja, herzlich willkommen. Irgendeiner hat ihn aus dem Rausch rausgerissen. Mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Ne? Ja. Genau, Labcaches in Städte ist auch nicht schlecht. Dann sein witzigster oder komischer gefundener Cache-Name war Codeschnüffler. Das fand ich eigentlich auch einen sehr schrägen, naja, so von Code mit CODE vermutlich so angedacht, ja, aber mit KOT geschrieben. Ja, nette Idee eigentlich für einen Namen. Wir haben ja aber zu lang zu schreiben, ehrlich gesagt, im Blog. Dann wäre seine Idee noch, Owner dürfen Sterne für Logs vergeben. Nochmal, das sprechen wir später vielleicht auch nochmal an. Ja, genau. Die Idee fand ich auch gar nicht so schlecht, aber obwohl ich fürchten würde, das gäbe wieder so ein einziges aufeinander rumgehacke. Ja, und Sterne, da können wir dann nachher mal drüber sprechen, ist ja auch so eine Sache für sich, ne? So ein Sternesystem. Ja. Ich habe gerade gestoppt, weil ich lese gerade an die Handicap. Die Idee ist sicherlich ironisch gemeint, aber im Prinzip passt sie sogar. Im eigenen Listing per Write-Note eine Diskussion anzettelt und dann vom Reviewer das Listing sperrt. Die Variante dürfte besser funktionieren, als man denkt, glaube ich. Aber wenn du das natürlich, ich sag mal, wenn du jetzt viele Caches hast, ne? Ich sag mal, hast du so einen kleinen Trail mit 15 Caches, die du dann archivieren willst und willst sie alle locken lassen. Ja, da hast du aber zu tun, dass du mit vielen Sockenpumpen dann eine Diskussion anfängst, ne? Ja, stimmt. Guck mal, die Diskussion fängt auch schon an hier, so Mika schreibt auch schon, hast du statt nach Spätlogger jede Menge Zwischennotizler. Ja, aber also die Idee, ich sag ja, also aber die grundsätzliche Idee, wie man das dann umsetzt, ist ja sowieso noch eine andere Frage immer. Aber so, dass man locken könnte seinen eigenen Cache, finde ich immer noch ist irgendwie eine sympathisch. Gute Idee. Ja. Das kann auch nicht so schwer sein, so eine Option einzuführen. Ne? Ja, bei Groundspeak. Newbie-Schwämme auf Fehmarn. Daher legt er nur noch PMs. Ja, das hatte ich dieses Jahr auch Gefühl, dass die Newbie-Schwemme da war, die meistens auch wieder schnell verschwand, aber kamen auch genaue neue Newbies wieder dazu. Also irgendwie so rollierende Newbies hatte ich dieses Jahr auch so das Gefühl. Da kommen wir ja nachher zu ein paar Daten vom letzten Jahr, was so Neu-Cache angeht. Genau. Als Owner bevorzugt er Mysteries, hat den Eindruck, die Cacher haben da mehr Respekt vorm Cache. Das muss ich Unterstreichen. Das ist, das Gefühl habe ich auch. Also Mysteries oder ich sag mal ein Multi über 10 Kilometer. Ja, ich weiß aber nicht, ob das mehr Respekt ist oder ob. Doch, schon deshalb Respekt. Also wenn du jetzt ein Mystery legst mit einem Rätsel, was wirklich knackig ist, ne? Ja. Dann sind die Leute tatsächlich nachher froh, das Ding einfach gefunden zu haben. Und da war viel Mühe dran. Und die geben sich auch tatsächlich ein bisschen mehr Mühe, auch ein Padding wieder vernünftig zu verstecken. Weil das irgendwie, ja, okay, die da war viel Arbeit und Zeit drin. Klar, ne? Und, klar. Und bei Multi, das merkst du auch an den Log-Einträgen. Wenn ich meinen Wandermulti hier in Schneeverding angucke, da sind selten kurze Logs drin. Und ich glaube tatsächlich, ich war schon ewig nicht mehr bei der Dose vor Ort. Es gibt ja keine Probleme, weil die Leute das vernünftig behandeln. Ja, nee, okay, stimmt. Die haben sich ja auch Zeit genommen, das Rätsel zu genau. lösen. Ja, kann ich. Ja, wenn du so 15 Kilometer durch die Heide gewandert bist oder 10 oder 8, reicht ja auch schon. Ja, da bist du auch 2 Stunden unterwegs. Das ist was anderes, als wenn du in 5 Minuten 3 Tradis finden willst, ne? Ja, stimmt. Wieso, also ich habe das Gefühl, da ist was dran. Ne? Wieso leuchtet bei mir jetzt der Grillzombie plötzlich auf hier? Das, also, heute läuft mein Tool hier komisch, aber egal. Teamspeak. So, die schönsten Logs schreibt er auch, bekommt er für Multis. Mhm. Und was er noch schrieb, fand ich auch ganz interessant, die Sichtweise. Alle wollen große Dosen, aber da ist oft nichts drin. Ja, habe ich auch geschrieben, haben wir unten zwei da unten. Das machen wir später im Text auch nochmal. Aber nicht ganz Unrecht hat er auch nicht. Nee, das stimmt, das stelle ich auch mal fest. Und das, was drin ist, ist nichts eigentlich. Ja, wobei ich finde, große Dose trotzdem schöner irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, weil schon allein dieses Gefrickel von irgendwelchen aufgerollten Lokstreifen im Paddling ist manchmal auch schon nervig. Wenn du jetzt hier so ein Wetter hast wie jetzt, wo es ein bisschen auch so innen an der Wandung klebt. Ja, und so. Das stimmt allerdings das nur zu wahr, ja. Ich hab ja auch immer, also ich komme gar nicht rein in diese kleine Öffnung. Das Problem habe ich ja öfters. Ja, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, glaube ich. Stellinger und Tina, gefällt unsere neue Bitcoin. Ne? Also ich bin auch immer noch sehr davon angetan, hat Mario echt klasse umgesetzt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die Idee, die wir da hatten, so gut rüberkommt auf der Coin. Ja, dass ja. es da irgendwie, dass es so gut wirkt und so. Ja, wir hatten gedacht, die Finger sind nicht so richtig zu sehen. Heike hat auch gleich geguckt und sagte, ob das klappt und so. Ich sage, na, wir probieren und doch, ich finde, das ist relativ gut rübergekommen. Auch von der Qualität her ein guter Genau. Ne? Ich verteile die jetzt auch schon fleißig hier so langsam. Also, wenn man eine große Dose findet, ne? Ja, und wenn man zum Cachen kommt, also so wie heute bei dem Wetter war es halt echt, das, also mit diesem Schmodder, also boah. Kleider schreibt komisch, beim Cachen kann die Dose nicht groß genug sein, bei anderen Dingen ist es genau andersrum. Ja, es kommt ja nicht auf die Größe an, weißt du doch. Es ist ja nach 8, da dürfen wir ja schon. So, was genau. Das nächste? Noch dann, ein Geoblog berichtete von 5 Cachern, die mit einem Stempel mit allen Namen loggen, sind aber wohl oftmals nur einzeln am Cache gesehen worden. Ja, ist schon ziemlich armselig. Da hat auch ausführlich drüber berichtet. Also kann man sich dann durchlesen. Ja, deshalb, das kann ich verstehen, was er da meint. Das ist auch geil, wenn du ihn triffst und fragst, ja, aber ich habe doch eben im Logbuch aber 3 Namen gesehen, wieso sehe ich dich hier alleine? Ja, nee, die sind andersrum gegangen oder die haben gerade gegessen oder die sind gerade auf Klo. Oder, ach, herrlich, was da für dümmliche Ausreden kommen, anstatt einfach zu sagen, oh, ich trage die mit ein. Naja. Ja, siehst du, da wäre es vorteilhaft, weil ja mittlerweile sowieso recht viele mit dem Handy unterwegs sind, wenn man quasi an der Dose sich einscannen müsste. Ne? Dass das persönliche Gerät online da, ich meine, du musst ja nicht direkt online machen, kannst ja diese Scans quasi danach, wenn du im WLAN bist, einfach losschicken oder so. Ne? Und hast automatisch Log-Erlaubnis. Ich komme schon immer nicht dahinter. Also manches verstehe ich immer noch, aber manches auch nicht mehr, weil ja, warum, also was habe ich denn da? Ich verstehe. Die Zahlen wirst du ja nichts mehr. Die sind ja heute einfach nicht. Ach, die Zahlen kannst du doch mittlerweile vergessen. Wenn ich zum Beispiel heute gucke, wie gesagt, nach der Arbeit mal eben schnell Labcache gemacht, ohne einen Bonus dabei, 5 Fragen. Ja. Ich glaube, ich war wirklich nach 5 Minuten durch und das im Halbdunkel. Ne? So, es war nett, es war schön, weil die Fragen waren auch abwechslungsreich und ich habe ein bisschen was gesehen und gelernt. Ja, aber die Punkte verschmoddern so völlig. Genau, da reißen die Punkte jetzt hoch, wie nichts Gutes. Ne? So. Ja, also von daher, was bringt einem das? Ne? Also ich gehe ja cachen, weil ich raus will und mal einfach mal ne, was anderes sehen, Abwechslung, ein bisschen laufen. Da ist die Idee von Mark Nelex gut. Wir loggen mit der Corona-App. Genau, dann bist du auch gleich gesichert, dass du gucken kannst, ob du Begegnungen da hattest vor Ort. Ja, Mika erwähnte eben noch, das nennt sich Mansi mit Scan. Ja, ist ja nun nur so ähnlich. Es würde ja nur reichen, dass man quasi eine Log-Erlaubnis kriegt. Ne? So. Ist das Mansi überhaupt noch? Ich glaube ja. Ab und zu sehe ich so Aufkleber und so. Also was mir immer auffällt ist, weißt du, so oft, auch auf allen Ebenen, siehst du immer so Leute, die dir dann erzählen, ja, aber Geocaching müsste sich auch mal modernisieren und mal nach vorne und mal was Neues bringen und bla bla bla. Und dann denke ich immer, ja, das gab's alles schon. Das nannte sich dann Manzi und dann, wie heißt das hier mit dem Pokémon Go und Ingress und hast alle nicht gesehen. Und das waren alles, boah, jetzt ist Geocaching tot, das ist jetzt also der Hammer und bla. Also Kinder, Geocaching ist noch da und recht bekannt. Die anderen Sachen höre ich irgendwie nicht mehr ganz so viel von. Bei Manzi ist es so, das habe ich mal ganz gerne mal gemacht, wenn ich irgendwo war, wo ich schon alles abgecached hatte. Ne? Dann konntest du dann nochmal gucken, ob es irgendwie Manzi gibt und so. Bis das Geld kostet oder bis du kaufen konntest, da war für mich Ende. Nee, ich hatte das Problem irgendwann, ich habe es dann eine ganze Zeit auch wieder mal nicht genutzt. Mhm. Und dann bist du halt inaktives Mitglied. Und ich habe nicht rausgefunden, wie ich wieder Active Member werden kann. Auf der Homepage habe ich es nicht gefunden, in der App irgendwie nicht. Und da habe ich es wieder irgendwann deinstalliert. Vermutlich anschreiben müssen. Ja, wahrscheinlich ist gut. Mika schreibt gerade, Ingress und Pokémon Go spielt da noch. Ja, du hast ja auch Zeit bei Open Caching. Die drei Caches sind ja auch eine Woche durch. So, ich hab letzten Sonntag ein Lab gemacht in Soltau und da ist mir dann tatsächlich ein OC-Webcam-Cache über den Weg gelaufen, zufällig noch. Dachte ich, den kannst du auch mal mitnehmen. Ich habe auch ganz vorsichtig gelockt. Ich habe geguckt, wie viele Logs den Tag so waren und dann abends ganz spät erst gelockt. Nicht, ob er da reinpasst, ne? Ja, weil er es mit Bild war. Ich habe ja irgendeinen, muss ich auch noch loggen, hattest du mir erzählt. Ich weiß gar nicht, welcher das deiner war, das, ne? Genau, den ich da in Schneeweiß gemacht habe. Achso, ja, genau. Ich habe ja meinen, genau. Stimmt. Muss ich irgendwann nochmal auf Open Caching auch nochmal loggen. Mache ich bestimmt nochmal irgendwann ganz. Den gibt es ja die erste, egal. Ja, machen wir erstmal die Kommentare durch. Wo sind wir denn überhaupt? Ich muss jetzt auch mal. Jackie berichtet von einem spannenden Labcache, der viel Spaß gemacht hat. Es handelt sich dabei um The Legend of the Devil's Wall, die Teufelsmauer, zwischen Blankenburg und Timmenrode. Also ich weiß zumindest, wo das so in etwa ist. Ich glaube, wir waren da auch schon mal. Ich weiß natürlich nicht, ob der Labcache gut ist, aber trotzdem will ich ihn mal genannt haben, wenn er schon hier beworben wird. Es gibt auch einen Bonus dazu, das ist der GC8YR9D. GC8YR9D. Genau. Und die Teufelsmauer an sich ist ja immer sowieso sehenswert. Eben. Und ich glaube auch, war das nicht ein Kommentar auch von Louis Seifert, dass da auch von ihm ein Earthcache liegt? Ja, der kommt noch. Da kommen wir gerade dazu, ja. Achso, okay. Dann. Aber ich meine auch, ich war da mal irgendwie wegen dem Stempel, glaube ich, damals. Also ist auf jeden Fall eine schöne Ecke. Genau. Kann ich auch nur sagen, ja, würde ich auch empfehlen. Genau. Also wir fahren mit Sicherheit erst nach Corona hin. Ich habe, also als ich das da gesehen habe, was da am Harz los ist und dass sie teilweise aus Hamburg kommen, die fahren da 3,5 Stunden hin, um da einmal durch den Schnee zu laufen und 3,5 Stunden wieder zurück. Also wie gestört kann man nicht sein. Also erschreckend fand ich, wie viel, wenn ich in meinen WhatsApp-Kontakten geguckt habe, im Status, wie viele Leute Winterbilder aus dem Mittelgebirge hatten. Also, das ist erschreckend. Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, da runterzufahren. Nee, ich auch nicht. Aber viel zu weit. Muss jeder für sich entscheiden. Es ist ja nicht verboten gewesen, von daher kann man auch nicht mal was dagegen sagen. Und ja, ich meine, die Polizei hat darum gebeten, dass man vielleicht nicht hinfährt, genauso wie die Tourismusverbände, aber muss man ja nicht drauf. Moralisch verurteile ich das auch, aber grundsätzlich natürlich, die haben erstmal nichts Verbotenes gemacht. Also ich weiß nicht, ganz ehrlich, am Anfang, als diese ganze, also wir wollen jetzt auch nicht viel Corona einführen, aber einmal muss ich was dazu sagen. Also als das Corona anfing, habe ich noch gedacht, unsere Regierung kriegt das ganz gut in den Griff. Im Moment sitze ich immer da und frage mich, sind die alle alkoholisiert oder nehmen die Drogen? Da kommen lauter Vorschriften, die kein Mensch überprüfen kann. Wie soll ich die Kasper denn überhaupt noch ernst nehmen? Ehrlich, also auch das 15 Kilometer Schwachsinn. Also 15 Kilometer wie denn? Luftlinie oder muss ich das über Maps ausmachen? Oder hält die Polizei mich an und dann machen wir gemeinsame Landvermessung? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Die haben das Problem, wir haben noch keine E-Mobilität, hätten wir jetzt alle E-Autos, dann hätten sie ab 15 Kilometer wäre der Motor ausgegangen. Ne? ja, sowas in der Art. Ist alles so lächerlich und das Schlimme ist, unsere Gesellschaft ist ehrlich gesagt, alles meckert da über diese Amerikaner und macht sich über die lustig. Wir sind doch kein Furz besser, hier wird doch sofort alles verklagt und geklagt und weil sie doch zu ihrem Skiurlaub, weil sie ihre Böller zünden wollen und bah, Alter, wir sind doch kein Furz besser. Also ja, und ich finde immer, jetzt haben sie sich dann ja diese Woche getroffen, wann das dann war, und dann jetzt einen richtig harten Lockdown. Ja. Und keine 2 Stunden später, ja, aber Baden-Württemberg macht die Schule schon am 18. auf, Niedersachsen schon am 11. zum Teil. Die anderen sagen, nee, wir machen sie erst am 30. Januar auf. Sag mal, ja, Leute, also ja, aber man nicht, ne? Und mein Chef hat die Tage nochmal wiederholt, und das hat er letztes Jahr schon gesagt, Bundesrecht greift ja über Länderrecht, und ja, er hätte von Merkel immer mal erwartet, so, Leute, Schluss. Wir haben jetzt hier lange versucht, das über Ländersachen zu regeln. Wir machen jetzt mal von ganz oben ein Infektionsschutzgesetz. Ja. Und jetzt gibt es mal eine Ansage von oben. Und ja, das ist alles angekackt. Ja, selbst das würde wieder verklagt werden. Ja, das ist Kasper, da fällt ja nichts mehr zu ein. Die Leute sind alle nicht ganz dicht irgendwie im Moment. Und dann würden ja sogar wahrscheinlich die Ministerpräsidenten anfangen oder die Landesregierung zu klagen, ne? Weil sie übergehen wollen. Also, und das ist alles bescheuert. Warte noch eine Woche, kommen die ersten Klagen, wenn sie den falschen Impfstoff kriegen, weil sie wollen den anderen haben. Das ist das Nächste, was mit Sicherheit kommt. Ich werde ja irgendwann wahrscheinlich in 11 Monaten, 10 Monaten vielleicht auch mal geimpft oder so. Ja, da kommen wir auch einfach hin, ja. Ich nehme auf jeden Fall den, die auch die blaue Pille hergestellt haben. Ich hoffe auf Nebenwirkungen. Ich hoffe auf keinen steifen Arm. Ich habe schon zu lange gesagt, wir sind auch außerhalb jedes Risikos. Wir warten einfach, bis uns irgendeiner sagt, wir sollen da jetzt auch hingehen. Und dann gehen wir da auch gerne hin. Wir wollen uns ja auch impfen lassen, so ist ja gar nicht. Aber im Moment habe ich gar keine Lust, da jetzt schon irgendwelche Hotlines anzurufen, die sowieso schon alle zusammenbrechen. Oder hast du nicht gesehen? Ja, nee. Aber egal, die sind alle schon Corona geschädigt genug, lassen wir das lieber raus. Ich wollte gerade sagen, kümmern wir um das andere C, CGO, ne? Genau. Hat das Problem mit den verlorenen Favoritenpunkten angeblich beseitigt. Ich habe das mal getestet, es funktioniert tatsächlich. Also du kannst. Ja, halt, aber hattest du kein Update oder wieso, was war das noch bei vielen? Das haben ja mehrere gesagt, dass sie das Problem haben. Ja, aber irgendwie muss es da mal ein Update gegeben haben, schon vor unserer Sendung quasi. Ja. Und vielleicht haben es die Leute einfach nicht mehr probiert dann irgendwann, ne? Ja, aber du hattest das doch installiert, oder nicht? Ich habe das installiert, ja, genau. Aber kommt der denn automatisch und sagt, ich will jetzt ein Update machen, oder muss man das per Hand bei dem machen? Nee, ich habe es ja eingestellt, ne? Dann macht er das automatisch, oder nicht? Ja, deswegen war ich etwas verwundert, dass das scheinbar immer noch welche betrifft, obwohl das hört sich ja an, als wenn das schon lange beseitigt wäre. Also fand ich überraschend. Ja, und CGO macht es ja eigentlich auch so, wenn man den zum Beispiel auf Twitter folgt oder so, der gibt auch die Updates-Namen bekannt, ne? Und auch was geändert wurde und so. Also der ist auch sehr, sehr nah an der Community eigentlich, ne? Ah, es gibt Nightly Build, da gibt's regelmäßige Updates, schreibt leider gerade, ja. Na gut, ich konnte das eh nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe halt meinen Locus, da bin ich sehr zufrieden mit. Wo ich gehört habe, das gibt's jetzt bald auch neu. Also für die Locus-Fans dann wieder vielleicht mal erwähnen. Locus wird wohl jetzt als Abo kommen. Aha. Also, jetzt gibt's dann ein Locus 4. Ich glaube, wir sind jetzt bei 3 Punkt irgendwas. Das wird auch weiterlaufen. Noch, ich glaube, mindestens 2 Jahre oder so, irgendwie sowas. Also das ist nicht so, dass sie es zumachen würden. Aber das hat man ja einmal gekauft, dann gehört es einem. Das ist sowieso so eine Geschäftsidee, wo ich immer denke, das kann ja gar nicht darauf funktionieren auf Dauer. Wie soll das gehen? Und die haben das jetzt umgestellt wohl auf, das war relativ wenig, ich glaube, das soll so 10 Euro im Jahr kosten oder so. Das ist aber okay, ne? Ja, vor allen Dingen dafür kannst du es dann aber auch auf Handy, Tablet und alles, das synchronisiert sich dann sogar. Und dann hast du aber auch wahrscheinlich die Kartenpakete schon mit drin zum Teil, ne? Oder? Die Karten hast du sowieso, Online-Karten hast du schon immer mit drin gehabt. Also ja, weil die Maps Offline-Karten, und die Offline-Karten, die kannst du einzeln kaufen für relativ wenig Geld. Oder du kannst halt OSM oder ähnliches einbinden. Das ist aber überhaupt kein Problem bei dir. Okay. Da gibt's irgendwo so eine Seite im Internet, braucht ihr nur suchen nach Locus-Karte einbinden. Da drückst du nur noch auf den Knopf, dann geht Locus auf und bindet sich die Karte automatisch ein und lädt die runter. Mhm. Also überhaupt kein Problem. Ja, so wie Markus GT 77 gerade schreibt, Abo gleich dauerhafte Pflege der Software. Das sehe ich auch so. Ich mag zwar Abos eigentlich nicht, aber ich finde es als Programmierer, ich bin ja selbst Programmierer, das ist immer die bessere Variante. Dann hat man ganz anderen Motivation, die Software zu pflegen und nicht immer zu versuchen, jedes Jahr noch irgendwelche Features, die keiner braucht, da reinzudrücken, weil man ja irgendwie nochmal was verkaufen muss. Aber es wäre vielleicht mal eine Idee, Jörg, ne? Wenn du irgendwann mal gar nicht mehr arbeitest, dann könntest du ja auch mal so eine DSM App schreiben, ja, das, zum Session, wo dann jeder Tradi zum Beispiel mit einem Penis versehen ist als Symbol. Ja. Ne? Ja. Ein grüner Penis, oranger Penis, ein blauer Penis. Das Problem ist immer, wenn du sowas machst, du musst ja zu Leuten dann nett sein, weil du was verkaufen willst, da bin ich der Falsche. Nö, wir könnten, nö, das, du bist ja dann quasi dann irgendwann Pensionär oder so. Und dann kannst du es ja quasi viel auch machen. Wir machen eine kostenlose App, man muss halt nur damit leben, dass ein Penis auftaucht. Ne, wir greifen uns GSAK. Ja, oder so. Der will ja auch nicht mehr weiter, aber kann ja wohl auch nicht, der ist ja auch sehr angeschlagen. Wobei, das habe ich jetzt völlig vergessen, weißt du, da müssen wir ja auch noch mal eben kurz dazu sagen. Ja, also genau. Sorry, Mensch, das wollen wir am Anfang gleich machen. Holger hat sich auch noch mal gemeldet und der ist gesundheitlich doch, also merkt er jetzt selber, immer noch so heftig angeschlagen. Wer ihm auf Twitter folgt, wird ja selber mitbekommen haben, dass er nochmal im Krankenhaus sogar kurzfristig war. Der will jetzt erstmal für sich und auf seine Gesundheit achten. Also der ist erstmal raus aus dem Podcast. Das wird wohl auch länger sein. Wir haben ganz klar gesagt, er soll sich Zeit nehmen. Wenn er wiederkommen will, jederzeit, braucht er nur Bescheid sagen, ist er wieder dabei. Aber er hat für sich im Moment entschieden, kann ich auch verstehen, wenn er immer wieder angeschlagen ist und immer... Wir wollen gar nicht ins Detail gehen, was er da noch hatte, aber er ist noch lange nicht durch und ich glaube, das merkt er jetzt gerade ja so richtig heftig und deswegen werden wir erstmal zu zweit weiter machen. Genau, genau. Das, wir geben ihm so die Zeit, die er braucht und ja. Das haben wir, kommunizieren auch mit ihm und er, ist ja nicht, er kriegt auch mit, was wir so ein bisschen schreiben. Wir haben noch eine kleine Gruppe. Ja, auf jeden Fall. Er ist nicht komplett raus, aber er hat gesagt, im Moment Podcast machen wir nicht. Und von daher muss man akzeptieren, gar keine Frage. Also der hat noch einen langen Weg vor sich und den soll er mit aller Kraft angehen. Und gerade jetzt bei der jetzigen Situation, das ist ja auch nicht schön, wenn man irgendwo in medizinische Behandlung mal wieder müsste. Oder ja, von daher, das ist schon wirklich gut. Er ist zu Hause und das ist ja auch schon gut. Und dann von an dieser Stelle mal, Holger, gute Besserung und wir hören uns sowieso hier wieder. So ist das nicht. Ja. DSM 1,5, bitte korrekt bleiben. Nee, ist ja DSM 2,5, weil wir sind ja jetzt zu zweit hier und jetzt im Moment ist Holger der Halbe. Genau, genau. Und irgendwann wechselt das auch wieder in eine andere Richtung. Dann mache ich vielleicht mal eine Pause oder andere, das werden wir sehen. Aber 2,5 passt noch, das lassen wir mal so. Genau, genau. Außerdem ist es ja auch die 2,5. Auflage quasi, von daher. Ne? Ja, denke das ich passt auch. Schon, das denke ich auch. Das sollten wir so lassen. Die Besserung geben wir natürlich weiter, Dr. Ring, genau. Keine Frage. Genau, dann haben wir, genau, CGO sind wir durch. Ja. Dann hatte Randridi. Ja. Das war der Owner vom Eiertradi. Genau. Der Dexter Vierschreck quasi, ne, die Eier abgeschreckt hat. Und der bedankt sich ganz herzlich für unsere Sendung. Er hat sich ja köstlich darüber amüsiert. Wir haben uns ja auch gut unterhalten darüber. Ja, absolut. Er hat sich heute auch in unserer Gruppe bei Facebook angemeldet. Fand ich echt süß, weil da musst du ja mal so einen Satz reinschreiben, warum du die jetzt in die Gruppe willst. Ah, okay. Und da hat er reingeschrieben, ihr habt jetzt schon so oft über meine Eier berichtet, dass ich jetzt hier auch aufgelesen will. Fand ich auch sehr gut gemacht. Habe ich gerade was getrunken. Mika ist auch gut. Er dachte, die 2,5 steht für 2,5 Stunden. Ja, stimmt, das könnte auch gut kommen. Ja, leider, klar, gute Besserung von den Hörern geben wir Holger natürlich weiter, das ist gar kein Thema. Das weiß er aber auch, also ich glaube, da brauchen wir keine Bedenken haben. Genau. Ja, dann hat Helix Reiter sich nochmal gemeldet und war sehr angetan von unserer Südhessen-Story, dass wir die so gut recherchiert haben und hört jetzt wieder regelmäßig zu. Genau, dann hatten wir Louis Seifer, der will nur noch Events stempeln. Ja. Unser Lehrauftrag hat also funktioniert, keine Logbücher vollzustempeln. Genau. Sein Sohn ist bei der Trachtengruppe und daher weiß er, dass dort schon mal lose über Geocaching im Unterricht gesprochen wird. Wobei ein Stempel für einen Bus für Cacher eigentlich schon wieder ganz okay ist. Das sehe ich genauso, das spart ein bisschen Arbeit. Ja, da fand ich es aber gut. Er hat natürlich sich darauf bezogen, ja, wenn das dann aber vielleicht gelöscht wird, dass sogar berechtigt gelöscht würde, weil ja dein Name nicht im Logbuch steht. Aber ich meine, klar, wenn er jetzt so mit 50 Leuten da runterfährt nach Ulm zum Event, ja, dann finde ich so ein Bus, ich glaube, da hat auch jeder Owner dann tatsächlich Verständnis für, bevor er da 50 Einträge in seinem Logbuch hat. Ja, und ich wollte gerade sagen, und wenn du hier so einen Bus hast, so mit 9 Leute, die 16 Bundesländer in 24 Stunden machen und dafür horrende Summen ausgeben, dann ist auch vielleicht das Geld für 9 Stempel drin, wo alle 9 draufstehen. Ne? Ja, also das denke ich auch, da dürfte ja wohl kein Problem sein. Genau. Achso, und dann hat er seinen Earthcache nochmal empfohlen, das ist okay, GC1GD1T. GC1GD1T ist ein Earthcache, Teufelsmauer war das, glaube ich, ne? Genau. Genau, genau. Da hat er aber noch nicht genug Geld nach Seattle überwiesen, weil sonst hätte er ja was mit 666 gekriegt in der Nummer, ne? Stimmt. Ja, hätte er mehr einreichen müssen. Ja. Was macht Grisou denn da? Grisou kommt hier rein und jetzt geht er wieder raus. Ah ne, jetzt kommen wir wieder zurück. Grisou ist noch ein bisschen orientierungslos. Finde, hat aber wieder reingefunden jetzt, also geht noch. Wir sehen immer noch in den Kommentaren hier. Taron ist zu faul zum Stempeln. Findet Schreiber praktischer, außer bei einer Letterbox. Schön, wenn der Stift mal nicht funktioniert, bleibt Kohle oder Blut. Das sehe ich auch so. Der ist zu faul zum Stempeln, da habe ich auch schon so überlegt. Weil nicht meistens, sie wollen das nicht alles reinschreiben, aber ist so ein Kuli nicht eigentlich, also ich finde den viel, viel praktischer und schneller, als so einen blöden Stempel daraus zu holen. Ja, ich bin mittlerweile auch wirklich zu faul zum Stempeln, weil ich die musste aus der Tasche nochmal wieder separat. Mein Kuli, ja, habe ich irgendwie, ich habe meistens zwei am Mann oder so. In irgendeiner Tasche habe ich immer einen Kuli. Ich habe in jeder Jackentasche einen Schreiber. Ja, genau. So. Und mit dem Stempel muss ich wieder aufpassen, dass ich ihn auch vielleicht nicht unbedingt über Kopf stempel. Da muss ich jedes Mal gucken. Ja, stimmt. Kommen, ne? Und das, gut, ich könnte mir auch eine Markierung machen. Ja, aber dann gibst du dir Mühe. Die meisten stempeln auch sowieso quer über 7 Einträge da rein. Das ist denen doch völlig egal. Das habe ich auf dem Kuchen-Event ja auch schon mal gemacht. Ne? Ja, wie es gehört. Na, genau. Man muss ja gleich seinen Fußabtritt setzen. Ich habe gerade meine OC-Caches ja nun abgesammelt, bis auf 2, weil die einfach zu sehr zugewachsen waren. Ne? Das war, ich habe die mal als T1,5 gelegt und mittlerweile ernsthaft sind das echt T4 bald gewesen. Also die zugewachsen von außen oder von innen nach außen? Nee, von außen. Und 2 habe ich auch gelassen, aber die 3, die konntest du, das ging einfach nicht. Die waren einfach tot. Und die habe ich abgeholt, da waren ja auch immerhin 5 Einträge drin und selbst bei OC schon ein Stempel. Ich erwähne jetzt mal nicht von wem. Hamburger Kescher. Mhm. Die kenne ich aber auch gut. Und der Stempel war auch schon wieder auf 3 Logbuchseiten, hat er sich verteilt. Und nein, das war kein Logbuch mit wasserfesten Seiten, sondern ganz normales. Kannst vergessen, diese Stempelscheiße. Tut mir echt leid, aber die sind einfach Mist. Das Gute ist, finde ich, wenn du so Nano findest, ne, diese aufgerollte kleine Fürzelkacke. Ne? Ja, da kannst du einen Stempel reindrücken. Genau, das ist sehr gut, weil der Stempel, der hat sich auch auf diesem wasserfesten Papier quasi nach ungefähr 30 Minuten erledigt. Ja, stimmt. Und wenn du dann einen findest, der relativ früh oder relativ weit am Ende gestempelt hat, kannst du wieder rüberschreiben. Kannst vorher sagen, kannst wieder neu eintragen. Ja. Genau, genau. Ne? Ach, ich dachte mal, man reißt das einfach ein Stück ab und naja. Dr. Ringding gibt den Tipp für Banner-Fetischisten. Haben wir in den Tipps nachher auch nochmal, lese ich nachher nochmal vor den Link. Da gibt's so eine Seite, wo man nach eigenen Banners suchen kann. Aber da kommen wir am Ende nochmal zu. Genau. Bayab schrieb sich die Finger wund, freute sich über die Dosifi-Filme. Dosenfischer. Ach, die Dosenfischer-Filme, ja, alles klar. Er mag Bill Thelmas und sieht sie als D5. Bei Teamlogs ist er zwiegespalten. Er findet eher wasserfeste Logbücher ungünstig statt Stempel. Die Behälter sollten dicht sein. Ja, hat er auch nicht unrecht. Ja, das fand ich auch. Also ich mag diese wasserfesten Logbücher eigentlich auch nicht so sehr. Ich lese gerade im Chat, diese komischen Gelstifte suppen aber auch durch, wenn das Papier nass ist. Welche Gelstifte sind das? Ja, diese mit der Kugel vorne drin. Ach, die gibt's, also den Uniball gibt's ja auch einmal als normalen Kuli und da gibt's, glaube ich, auch einmal so eine Gel-Variante. Ja, genau. Ja, stimmt, die Scheiße, das stimmt. Und wenn du die ganzen Corona-Neukäscher hast, die haben das sogar mit Glitzer, diese Gelstifte. Ne? Die sind dann ernsthaft? Die sind so 14 oder 15, haben Corona für sich entdeckt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, ist nicht so schön. Kriegst du mich, hast du gefühlt 4 Jahre an den Finger, das Zeug. Oh mein Gott, was für eine Scheiße gibt. Das ist ja immer wieder faszinierend. Also kann ich auch stempeln? Nein, gestempelt wird nicht. Unsere Hörer stempeln nicht. Die schämen sich, wenn's. Oh Gott, ich habe jetzt leider auf den Amazon-Link geklickt. Meine Fresse. Einhorn. Mädchen 48, das ist so, ehrlich, ich finde das immer so geil. Wir leben so in Feministen und was es alles gibt. Aber das wird alles so zack wieder weggeschmissen. Lenski Geschenke für Mädchen, 48 Stück Gelstifte mit einem Einhorn drauf. Das ist natürlich selbstverständlich für Mädchen, für wen auch sonst. Das ist so geil. Also mir tun die Frauen auch mal leid. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Die werden sowieso nie gleichberechtigt sein, weil sie bei sowas immer sofort wieder völlig zerlegt werden. Ja, und wenn du das aber durchguckst, sind ja immer dieselben Farben. Es hätten also theoretisch 24 auch gereicht, ne? Ja, absolut. Aber wahrscheinlich hatten sie die Packung noch irgendwo aus Restposten. Muss mehr verkaufen, bringt mehr Geld ein. Genau. So, was hatten wir gerade, genau? Etoya freut sich über die Empfehlung ihres Caches Nien Voldemort und bietet Kaffee an, wenn wir doch mal vorbeikommen. Ja, in ein paar Monaten vielleicht, ne? Ja, ich gehe ja sowieso immer, ich bin ja nicht so der Menschentyp, aber das ist am Arsch der Welt von hier aus. Da fährst du länger hin als in Harz. Das ist Norderstedt. Also, ja, okay, bis du da hoch bist, das stimmt. Ja, da musst du ja durch den Tunnel und alles, was schlimm ist, musst du da fahren. Alles, was gedeckelt ist. Ne? Ja, am besten fährst du am 19. März hin, dann ist ja die A7 für 4 Tage dicht und dann versuchst du am besten mal durchzukommen durch die Stadt. Am 19. ist... Okay, gut, vor den Osterferien. Ja, 19. März machen sie irgendwie 4 Tage, ich glaube von Freitag, Samstag, Sonntag, Montag dicht. Da hat nämlich ein Kollege von mir, der hat sich schon ins Homeoffice abgemeldet an dem Tag, obwohl er eigentlich gar keine Homeoffice machen kann. Wer sagt, das macht er nicht. Nee, keine Chance. Ja. So, dann kommt Ralle. Ralle ärgert sich über die Wartung, die 3 Monate dauert beim Cash GC8XPQK. GC8XPQK. Kann man mal reingucken in die Logs. Ich glaube, er hat da sogar, er hat da, glaube ich, sogar schon irgendwie ein NA gelockt und dann, das hat dann wohl wiederum dem Owner nicht gefallen und der hat den jetzt archiviert, weil er von einem Nutzer regelrecht verfolgt wird. Ob das jetzt Ralle ist, weiß ich nicht, aber da ist wohl auch, also kann man sich wieder mal ganz gut angucken, ist schon sehr spannend, da die paar Logs am Schluss. Unruhe, würde ich es mal nennen. Genau, der hat uns dann noch mal kurz erklärt, dass es nicht Geocache heißt. Ne? Ja. Das hätten wir jetzt, ja, das war jetzt uns auch sehr neu, danke für den Hinweis. Ne? Nein, ich habe dasselbe. Ja. Genau, hast du es ja erläutert im Kommentar. Völlig okay, ja. Dann haben wir noch einige Kommentare auf verschiedensten Kanälen zu den Wanderstiefeln bekommen. Da will ich jetzt gar nicht zu tief drin einsteigen, weil das ist ja nur so am Rande für die Wanderer interessant. Das kann man ja auch nachlesen, die Kommentare. Ist ein bunter Mix. Also jeder hat da so seine eigene Marke und jeder hat so seine eigene Erfahrung, merke ich. Ich berichte alle halbe Jahr mal drüber, was meine ganzen Paare da so machen. Und dann kann sich jeder aussuchen, ob es ihn interessiert oder nicht. Genau. Alf 16 freut sich über den Tipp zum Makro bezüglich der Labs in GSHK. Genau, das ist gar nicht von mir. Das war ja von... Wer hat denn das berichtet? Irgendwer hatte mir das geschickt. Ferrari Girl hat darüber berichtet. Nee, das war, glaube ich, das andere Makro. Ich weiß es jetzt gar nicht. Kann auch Ferrari Girl gewesen sein, weiß ich nicht ganz genau. Es gibt zwei Makros. Ein Makro kam raus, da konnte man... Da konnte man die Gefundenen ausblenden, ne? Genau, nee, da konnte man die Gefundenen sich ins GSHK holen. Ah, ja. Und jetzt kam einer raus, der holt einem praktisch alle. Das, und dieses Makro ist viel, viel besser. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal laufen gehabt. Es gibt wohl bei manchen auch Probleme. Ach, Krokrafzahl hat uns das gesendet. Stimmt, irgendwo wusste ich. Ich hatte das, glaube ich, über Twitter nämlich bekommen. Es gab bei manchen Probleme, dass ich dann GSAK schloss, wenn sie das ausführen wollten. Das hatte ich gar nicht. Ich habe das eingebaut und der holt dir einfach erstmal in der Entfernung, ich glaube, die kann man eingeben. Ich meine, ich habe 50 Kilometer eingegeben. Alle Labs, die es gibt. Mhm. Und auch die, die du gefunden hast. Das kann man aber auch alles klein, fein tariert ein- und ausmachen. Und ich hatte am Anfang natürlich erstmal alles angestellt und habe das in eine Testdatenbank eingelesen. Und ein, zwei Kleinigkeiten passten nicht. Das war aber okay, das ist nur einmal passiert. Und er hat mir sogar meine Earth Caches von 2000, irgendwo in Holland, es war mal so ein deutsch-holländisches Event da, an der Grenze, da war ich mit Heike. Und da haben wir 2 von 5 gemacht. Und selbst die hat er sauber geholt. Sowohl die, die ich gemacht habe, als auch die Stationen, die mir noch fehlten, um den sozusagen fertig zu machen. Ah, siehst du, okay. Na ja, gut, es läuft ja auch auf derselben selben Basis. Ne? Diese, früher hießen sie ja nicht Adventure Labs, sondern früher hießen sie ja nur Lab, ne? Ja, genau. Und das funktioniert echt top. Also das muss ich echt sagen. Damit kann man sich alle Dinger da in GSAK reinziehen. Und seitdem mache ich tatsächlich mehr Lab-Caches. Weil wenn ich da sowieso zufällig bin, gucke ich auf Locus, habe jetzt die Lab-Caches damit, muss ich die extra App aufmachen und sehe, ah, okay, da ist noch ein Lab, könnte man auch noch machen. Das ist wirklich cool. Ja, gerade bei Labs, die du halt, wo du nicht weißt, wo sie überhaupt noch lang gehen oder so, ne, kannst du wenigstens mal gucken, ah, da ist noch was ist das, ne? Ja, ja. Ja, das ist nämlich so das Problem, was ich mit den Labs so ein bisschen habe, irgendwie. Das, Nee, also dafür ist das echt top. Du hast viel besseren Überblick, du hast das auf einer App sozusagen, wunderbar. Also das Tool kann ich nur empfehlen. Habe ich das nicht unter Cache-Tipps nachher? Ich glaube, das kommt nochmal, ja. Ja. Gerade mal gucken. Ah, nee, habe ich nicht da drin. Ach, jetzt öffne ich mal mir mal GSAK, damit ich das jetzt wenigstens auch sah. Gibt auch mehr Punkte, ja, das stimmt, das gibt auch mehr Punkte, aber weißt du, ich bin sowieso irgendwie, ich komme nie ganz nach oben, nie ganz nach unten, ist eh egal. Ja, was die Punkte angeht, ich meine, es ist halt im Endeffekt ein kleiner Powertrail, ne? Ja, ohne ich mag es einfach auf der Arbeit zum Beispiel jetzt, Caches habe ich da kaum noch welche, die ich machen kann. Jetzt gibt's da aber doch wieder neue ein paar Labs so. Und dann hole ich mir immer so, die sind ja meistens ein bisschen weiter schon bei uns dann da. Und dann hole ich mir meistens ein Stadtrad. Das ist ja so, das ist ja echt billig. Eine halbe Stunde ist eh umsonst und danach kostet auch nicht viel. Und fahre mit dem dann los. Und das klappt dann recht gut, da ein paar Lab-Caches in der Mittagspause mal zu machen. Also das Skript heißt Import Adventure Labs zusammengeschrieben. importadventurelabs.gsk und das findet man im GSAK-Netz. Also da müsst ihr dann selber gucken. Auf gsak.net. Da gibt's ja irgendwo die ganzen Makros. Und da gibt es importadventurelabs.gsk. Kann ich echt empfehlen, das läuft wirklich gut. Also gibt es keinen Vertun. Vielleicht hauen wir das auch nochmal in die Links nachher mit rein. Ja, das macht ja das Heft da sowieso gleich wieder, da kein Problem. Genau, dann hatten wir noch, damit die Kommentare mal nach 40 Minuten bald abgeschlossen sind. Dr. Ringding kann es nicht nutzen, läuft unter Linux, Windows nicht. Wine, nicht Windows, Wine. Ach, Wine. Wine ist so ein Windows-Laufzeitumgebung sozusagen. Ach, okay. Die funktioniert eigentlich ganz gut. Also GSAK selber lief da zumindest drunter. Dass das Makro nicht läuft, ist eine andere Geschichte. Aber also dieses Wine ist eine der wenigen Sachen, die ich unter Linux relativ gut fand. Also das funktioniert ganz gut. Ich wundere, dass Linux überhaupt noch gibt. Also schon ja, das zuckt da immer. Das wird alle zwei Jahre wieder zu der Alternative schlechthin erklärt. OC. ja, und verstirbt dann auch wieder. Also es ist, ja, es gibt es noch. Genau, dann hatten wir Mandau Beach, der berichtet über einen tschechischen Reviewer, den haben wir später nochmal. Ja, den haben wir nochmal rausgekriegt. Da kann man nämlich die Warteliste der Reviewer gucken. Das hat der cool gemacht. Ich habe da mal so grob reingeguckt, also nicht zu viel, aber es war ganz nett gebaut. Genau. Zebra-Dumpteur hatte dann auch nochmal was, findet die... Ach so, der hat uns eine Runde weitergegeben, die wegen Corona dicht gemacht wurde. Da kommen wir aber später noch zu. Die habe ich tatsächlich verlinkt. Das fand ich auch ganz spannend. Und schon ist eigentlich durch. Sind die Kommentare durch, ne? Oh, jetzt kommt Mika. Wahrscheinlich 2/3 aller Webserver laufen drauf. Ja, die können da auch drauf laufen, aber für zu Hause ist und bleibt das scheiße. Oh, erzähl. Wir wollen gar keinen großen Betriebssystemstreit anfangen. Ich habe mit Linux einfach zwei Probleme. Es läuft fast nichts out of the box und es gibt einfach zu viel Software nicht. Allein schon eine Finanzverwaltung oder Linux zu finden, ich habe sie alle ausprobiert. Das ist einfach Müll. Also anders kann ich sie nennen. Ich kaufe mir Hardware, ich stecke die über jemanden Windows 10 ein, die funktioniert. Und das ist seitdem ich das habe. Seit 5 Jahren läuft mein Rechner ohne jede Probleme. Also ja. Und die Flugsicherung wäre in Deutschland. Ja, ist ja alles gut. Ich will aber keine Flugzeuge sichern zu Hause. Sorry. No Interesse dran. Hier landet nichts. Wir haben hier zwar Segelflugplatz, vielleicht benutzen die auch Linux, ich weiß es nicht. Aber mein Bedarf an landenden Flugzeugen ist relativ gering. Und Linux ist halt auch so im Anwenderbereich. Also unsere CAD-Software lief halt anfangs auch auf Linux. Also erst auf Unix, richtig? Oh. Dann, genau. Und dann haben sie auf Linux gesetzt. Und dann im Endeffekt ist es nachher immer irgendwie aufgesetzt auf irgendeine Windows-Applikation gewesen. Ja. Ja, weil es halt, es hat sich halt nicht durchgesetzt. Ne? Linux ist top, ohne jede Frage. Auch als Serverbetriebssystem, das Ding machst du an, das läuft 3 Jahre vor sich hin, ohne dass es anfassen muss. Überhaupt keine Frage. Als Endbenutzer, sorry, aber lass es weitermachen. Genau. Jetzt sind wir von da Kommentare durch. Genau, Kommentare erledigt. Genau. Übrigens ist auch, das muss man jetzt mal erwähnen, von Gleider kommt, sind die Kommentare schon durch. Das ist auch so ein Running Gag mittlerweile. Da schreibt er jedes Mal, wenn wir nach der Dreiviertelstunde gerade fertig sind damit. Ja. Da fällt mir gerade auf, bei der Cash-Frequenz ist immer noch was los. Was haben, sind die alle eingeschlafen oder normal machen die doch nur eine Stunde oder nicht? Ja, aber da nimmt aber keiner mehr auf. Die scheinen, ich sage jetzt nichts. Achso, du meinst, die haben das so drin gelassen, damit das nicht so schlimm aussieht, oder? Ist vielleicht der engste Kreis. Vielleicht spielen die noch ein bisschen im engsten Kreis. Ja, würden wir das denn da oben jetzt blau flackern sehen, wenn die sprechen? Ich weiß es gar nicht. Nee, aber du siehst ja, wie gesagt, nee, flackern siehst du es, glaube ich, nicht. Sind sie noch dabei. Naja, sollen sie auch machen? Nee, es werden immer weniger da oben. Sie sind nicht mehr dabei. Aber gut, wie gesagt, feiert doch schön. Ja, also es sei ihnen gegönnt. Genau. Ist ja keine Konkurrenz. Den muss ich jetzt nochmal haben. Ja, Grunewald-Caches, die hatten wir letztes Mal. Das war ja dieser komische Multi und Traddy und die hießen gleich. Und ach ja, genau, die Geschichte. Er hat auch einen alten komplett neu gebaut, aber unterm alten Listing gelassen. Micha und Caro haben mir das dann wirklich über Facebook, glaube ich, kam dann eine Message. Und die haben... mir dann nochmal erläutert, was da genau passiert ist und ich glaube, mit seiner eigenen Erläuterung merkt er so, nee, irgendwie erklärt's das auch nicht. Also da wurde tatsächlich so eine richtige Lame-Dose wohl gegen eine aufwendige Dose getauscht und das Listing nur ergänzt. Aber wieso es jetzt 2 Listings gibt, das hat dann Micha und Caro auch nicht mehr erklärt können und aufgegeben. Kann ich auch verstehen. Ja, es ist alles so. Ja, also Grunewald-Caches, wie gesagt, guckt in die letzte Folge, da sind die drinne. Der Typ dreht da auf Facebook auch so richtig auf, der Don Geilo heißt er, glaube ich. Don Geilo Becker oder ich weiß es auch nicht. Alter, was der da schreibt auf Facebook, dann weißt du schon, der wird uns noch eine Menge Spaß bereiten hier in Hamburg. Meinst du, das wird so ein zweiter Staubiger, ne? Der ist sehr viel einfacher gestrickt, um das mal so zu formulieren. Ich habe übrigens die Tage drüber nachgedacht, dass wir eigentlich könnte man einen kurzen Jahresrückblick auch einwerfen. Ne? Wie war unser 2020 im Podcast? Ne? Und da habe ich überlegt, ja, es ist ja dann irgendwie, es beginnt im Staubfinger. Ja. Staubfinger. Dann kommt den Geheimpunkt. Geheimpunkt, Straße mal einstreuen. Geheimpunkt, genau. Staubfinger, die grasenden Reporter. Ja, stimmt, die hätte ich fast vergessen, Mensch. Favoritenpunkte, Bettelei, Staubfinger. Ja, das war 2020. Die haben uns alle viel, viel Freude bereitet. Ich glaube auch, es wird in 21 nicht weniger. Nee, aber vielleicht kommen wir noch mal zu. Vielleicht schaffen wir heute ja sogar die 2 Stunden. Guck mal, wir haben ja heute echt eine überschaubare Menge an Themen. Ein paar ein Stück länger sind, aber die Kommentare sind jetzt auch ratzfatz durch. Genau. Also von daher, wir können ja auch ein bisschen kürzer machen heute. Guck mal, dafür hat ja die Cash-Frequenz länger gemacht. Haben die Leute, die Podcasts hören, dann ja wieder ausgeglichen, das Ganze. Und wir wollen ja nicht, dass das Internet zu sehr mit Daten belastet wird, ne? Ja, genau, wollen nicht übertreiben. Ich glaube auch tatsächlich, gerade bei den Geocachern, wer da Podcasts hört, der hört dann gleich immer alle, vermute ich fast. Also ich mache es ehrlich gesagt, ich mache es mittlerweile nicht mehr. Ich höre auch relativ selten in andere rein, weil... Ich höre mal bei der Cash-Frequenz rein, damit ich danach klugscheißerisch verbessern kann, weil die haben so wenig Ahnung, da kann ich mal was erzählen. Aber den Rest lasse ich aus. Weiß ich auch nicht, da ist für mich irgendwie nichts so Richtiges bei. Ach doch, das Spielbrett Erd höre ich immer noch rein, ja. Der hat immer ganz andere Themen, das finde ich immer ganz witzig. Also ich höre tatsächlich andere Geocaching-Podcasts unregelmäßig. Ne, ich höre aber ab und zu mal rein, auch mal durch eine Folge, aber halt unregelmäßig. Ne? So von daher. Ja, wo ich gerade sehe, da oben hier, Enzyklia ist auch. Ja, sehr schön, dass es mal wieder was von dir gibt. Ja. Zu sehen. Es gibt auch immer mehr so, wo du merkst, dass schon wieder so Podcasts anfangen zu holpern. Mhm. Die dann irgendwie. Da kommt dann schon mal wieder ab und zu eine Folge, aber es wird schon wieder so unregelmäßig, da weißt du schon wieder so im halben Jahr spätestens Schluss. Gibt ja auch so Podcasts, die machen dann so Interview-Podcasts und dann haben sie so 3, 4 und dann fahren sie lieber durch die Weltgeschichte. Ist auch schwierig, habe ich ja auch mal gemerkt, ist echt schwierig, ja. Ja, aber dann kann man ja lieber Dienstreisen unternehmen statt. Ja, fürs Geocaching-Magazin. Ja, er fragt gerade 100 Sekunden Zeit, Fragezeichen. Die habe ich tatsächlich auch im, Player, aber da gucke ich immer auf die Themen und mittlerweile ehrlich gesagt so jede 50. Folge maximal, weil das ist einfach, das ist nichts anderes als Werbung letztendlich hauptsächlich. Mhm. Na gut, ich will die aber auch nicht schlecht machen, ne? Also wer sich kurz informieren will, ist da durchaus gut aufgehoben, also jetzt bloß nicht falsch verstehen. Ich finde immer noch, jeder Podcast, der mindestens einen Hörer hat, hat auch seine Berechtigung. Ja, und ohne richtig, genau. Grundsätzlich hat jeder Podcast eine Berechtigung. Ja. Ne? Das macht jemand, weil er sich auch weil er dann Freude findet und Leuten seine Meinung zeigen will. Das ist ja auch wichtig, ne? Dass man mal eine andere Meinung haben darf. Und davon ab, also das ist keine Schleimerei, sondern das sehe ich tatsächlich so. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich die gut finde oder hören will, aber genau. So, dann Rückblick haben wir, von Groundspeak. Genau, Rückblick von Groundspeak, die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben und mal kurz zusammengefasst für uns Statistiker, was es so für Daten gibt. Ja, das fand ich ja so auf den ersten Blick. Ich habe auch nur tatsächlich grob drüber geguckt. Ist dir was aufgefallen, Jörg? Wie aufgefallen selber? Haben Sie einen Fehler drin? Oder? Ich habe nicht drüber geschaut. Was mir eigentlich sofort aufgefallen ist, ja. Dieses Jahr haben wir 5.245 neue Geocacher in der Community begrüßt. Und 80 Millionen Funde wurden gelockt. 2,1 Millionen Geocacher haben mindestens einen Geocache gefunden. Das heißt, du hast 2,1 Millionen verschiedene Geocacher, die einen Cache gefunden haben, aber 5 Millionen neue Mitglieder. Ja, das ist etwas. Es gibt ja auch bestehende Geocacher, die aktiv locken. Haben sich also 4 Millionen nur angemeldet mit einer Sockenpuppe oder was? Ja, das frage ich mich auch gerade. Und die 5 Millionen klingt mir auch echt ein bisschen viel. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich 5 Millionen Leute angemeldet haben, aber ich finde die unterschiedliche, die 80 Millionen Logs auf nur 2 Millionen Geocacher finde ich sehr wenig, ne? Ja, und die anderen haben dann ja offensichtlich wirklich tatsächlich gar nichts gelockt. Ja. Faktencheck durch DSM. Ja, genau. Die ist aber wirklich etwas seltsam. Die Zahlen passen da nicht so richtig zusammen. Also ich glaube auch nicht, dass es nur 500.000 neue Geocacher sind. Das glaube ich nee, nicht. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das werden doch eine Ecke mehr sein. Was haben Sie, aber guck mal, ich meine, Sie, wenn du das mal so siehst, ist es schon seltsam. Also installiert, ausprobiert, gelöscht, schreibt Grisou gerade. Das stimmt, das kann natürlich etliches sein. Ja, ja, es werden auch viele wie gesagt, reingeguckt haben sie das angeguckt, sind vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage gewesen, einen vernünftigen Log zu schreiben, weil sie sich gar nicht damit beschäftigt haben. Das ja, ist ja, oder gar nicht gefunden haben, ja. Ne, genau, das ist oft das Problem, dass jetzt gerade so, haben wir auch in genug Folgen besprochen, die Leute kommen rein, beschäftigen sich gar nicht mit der Thematik, ja, worum ja. geht es, geht einfach los und wissen gar nicht, was sie tun sollen. Zu den Mystery-Finalen. Genau, genau, und geben dann irgendwie auf. Ne? Ja, stimmt. Und, weil guck mal, oben steht, im Durchschnitt fanden Geocacher 38 Caches im Jahr. Das ist aber echt wenig. Da waren wir aber schon weiter drunter. Wir hatten auch schon mal Jahre, da hatten wir irgendwie nur 14 oder so. Ich weiß, ich habe nie drauf geguckt, ehrlich gesagt. Das ist das erste Mal, dass ich mir die Sachen jetzt auch mal angeguckt habe. Ich meine, 80,5 Millionen Pfund ist natürlich echt eine Menge. Ja. Dann haben die wirklich, dann sind 3 Millionen Neucacher ohne Pfund. Ja, du darfst aber nicht vergessen, du hast ja noch Bestandscacher, die seit 15 Jahren dabei sind und aktiv sind. Also wahrscheinlich hast du, ich würde mal sagen, 500.000 neue Cacher hatten von gelockt. Ne? Und ja, das ist ja echt ein Ding. Und haben 4,5 Millionen nichts gemacht. Ja, ja. Das ist echt schräg, ne? Der Tag mit den meisten Funden, ja gut, das war natürlich zu erwarten, der 29. Februar. Ja, deswegen haben wir auch ein Event gemacht, ne? Ja, gerade weil wir wollen natürlich alle ihre Matrix vollkriegen. Das kann ich ja echt noch verstehen. Wo wir gerade bei Events sind übrigens, heute vor 4 Jahren war das legendäre vereiste Gipfelstümper-Event. Echt, das 4 Jahre her? Ja, ich habe heute eine Erinnerung bei Facebook bekommen. Ah, cool. Genau vor 4 Jahren. Ja, das war wirklich glatt. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und auf der Hintour hätten mich fast 5 Wildschweine. Wahrscheinlich war nicht von meinem Geruch so angetan. Ja, das kann ich sagen. Was haben wir noch? 434.000 neue Caches wurden ausgelegt. Gut. 30.000 Cacher haben ihren ersten Geocache versteckt. Ja, ich glaube, die sind alle hier in Hamburg, ehrlich gesagt, so manchmal habe ich das Gefühl. Souvenirs, ey, 7 Millionen, oh mein Gott, oh, Souvenirs. Da kann man sich auch nicht gegen wehren. Also das ist so eine Zahl, wo ich immer denke. Und dann 4 Millionen vergebene Favoritenpunkte bei 80 Millionen Pfunden. Tja. Ui, gerade mal 5%. Da ist aber tatsächlich auch mal die Frage, von den 5 Millionen neuen, wie viel sind da Premium-Mitglieder geworden? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, stimmt. Da wäre natürlich viel. Ja, okay. Was haben wir noch so? Gesamtsumme Souvenirs dieses Jahr, das hatten wir schon. Ja, das war es eigentlich auch, ne? Der Post und so. Das ja, das beliebteste Anzahl Adventures. 23.000 Adventures. Ja, das fand ich 23.500 neue. Das fand ich auch eine interessante Sache. Und die häufigst angesehene Blogpost-Fahrer auf der Memory Lane. Ja, weil sie alle totgelacht haben. Aber was mir aufgefallen ist, Deutschland überall vorne. Ja, ja. Germany first, ne? Ja, also da sind wir jetzt, also jetzt fehlt nur noch das Kapitol und haben wir alles. Aber da hat ja gestern nicht geklappt, vielleicht klappt es heute. Ja, da, kein Thema. Also nachdem wir hier den Bundestag schon gestürmt haben, kommt jetzt das nächste Kapitol. So. Ach, aber ja, vielleicht ist es ja auch gut, dann ist ja wirklich Deutschland jetzt mal in der Community, also gerade auch bei Groundspeak vielleicht mal ein bisschen angesehen, ne? Vielleicht kriegen wir endlich mal unser Nano-Icon, ne? Ja. Oh ja, schön, dass du noch dran glaubst. Ja, dann habe ich gestaunt, was wir nicht mehr kriegen, was wir verloren haben. 2 Reviewer sind gleich zurückgetreten. Gleich zum Jahresende. Hilaritus und Servatius Sebaldus. Ja, gut, mit dem Namen. Nein, im Ernst. 2 sind gleich zurückgetreten. Ich kenne die jetzt beide, habe ich nie was von gehört. Und ich glaube, es waren beide aus Süddeutschland, ne? Der eine aus Bayern, wenn ich mich erinnere. Also muss ja irgendwie schon weiter weg, weil das sagt mir so gar nichts. Ja, also ich habe mich vorher auch nicht gehört, aber ich glaube, irgendwann hatte ich es gesehen, beide aus Bayern. Waren die vielleicht nicht so, das wird ja immer sehr gut geredet alles, aber waren die vielleicht nicht ganz so einverstanden immer mit dem ganzen, wir publishen keine neuen Caches und so ein Schwachsinn? Man weiß es nicht. Nein, es ist jetzt ein wildes Gerücht. Also man weiß es nicht. Aber sei mal erwähnt, 2 Stück gleich. Ich finde das immer überraschend, weil eigentlich, mein Gott, wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, machst du halt einfach nichts mehr. Aber dass sie zurücktreten, finde ich schon. Das ist Bayern, und Bayern und Thüringen, schreiben die Schlemmercacher, ja. Ja, ich sag mal so, also es ist natürlich auch ein Job, ne? Also wenn du dann wirklich jeden Abend mit dem Kopf auf die Tischplatte, ne? Vielleicht hast du irgendwann auch mal Kopfschmerzen, ne? Ja, aber dann machst du einfach nichts mehr. Achso, beide haben aus privaten Gründen aufgehört. Ja, ich sag ja Kopfschmerzen. Ja, aber auch dann, ja. Naja, aus welchen Gründen auch immer, natürlich private Gründe. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn die gesagt hätten, wir finden das scheiße, dass hier nichts mehr veröffentlicht wird, hätte das auch keiner vermeldet. Also Stefan Kescher, das wollt ihr mir jetzt nicht erzählen. Nein, das ist ja auch völlig okay, aus welchem Grund auch immer. Fiel mir halt nur auf, gleich zwei Stück und ich zurücktreten oder dass die so rausgenommen werden, finde ich immer überraschend, weil eigentlich sie könnten ja einfach aufhören, in Anführungszeichen, indem sie einfach nichts mehr machen. Genau, einmal mal eine Pause machen. Ne? Ja, deswegen finde ich das immer erstaunlich. Die besetzen da ja kein, wie heißt das hier, keine Stellenbeschreibung oder was, keine Planstelle. Man könnte dann ja auch als Hilatius 2,5 zurückkehren, ne? Ja, genau. Aus der Pause, ne? Zum Beispiel. Ja, da gibt's nichts. Guck mal, es gibt auch so viele dekorierte Kescher, die effektvoll zurückgetreten sind. Schreibt Chrisu gerade. Stimmt. Genau. Markus GT 77 spricht beim Reviewer nicht von Abdanken. Ja, bei manchen habe ich auch das Gefühl, die da immer rumtönen, dass sie überhaupt keine Rechenschaft nötig wäre und so. Die haben manchmal auch eigenwilliges Auftreten, aber das sind auch die ehrlich die wenigsten. Die wenigsten, ich hoffe. Die fallen halt nur gerade auf, weil sie dann so auftreten. Ja. Ja, dann haben wir mal diesen Publish-Text der Bayerischen Reviewer. Ja. Von ist egal, wo das herkam. Wenn man versucht, in Bayern einen Cache zu veröffentlichen, kriegt man eine Mail, da steht: Beachte bitte die aktuelle Lage. Bedingt durch die Covid-19-Pandemie werden derzeit auf dieser Plattform keine Listings mehr veröffentlicht und eingereichte temporär disabled. Das ist schon mal falsch. Das ist nämlich nicht auf der Plattform, sondern nur bei euch Bayern. Wir folgen hier auch einer Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren. Die Situation wird nach dem derzeitigen Stand ab dem 30.11.2020 neu bewertet und entschieden. Ja, da sind sie auch nicht mehr so ganz aktuell. Bitte beobachtet unbedingt die Informationen, bla bla bla bla. Also, sorry, aber das stimmt so nicht. Also, das auf der Plattform werden durchaus Caches veröffentlicht. Hier in Hamburg nämlich reichlich. Ach, stimmt. Mandau Beach schreibt auch gerade, in Sachsen ist es auch so. Stimmt, Sachsen kam ja noch dazu. Ich glaube, das sind aber auch die einzigen beiden. Ne? Ich glaube, Thüringen war das nicht, sondern nur Sachsen und Bayern bis jetzt. Wie gehabt, aber auf jeden Fall, hier zum Beispiel kommen täglich neue Caches raus. Und warum auch nicht, ist und bleibt absurd, dass sich da jetzt noch so große Menschentrauben bilden und ja, kann man. Also ich sag mal so, wenn sich da jetzt noch Menschentrauben beim FTF bilden, ne, dann bilden sie sich genauso gut an der Tankstelle. Ja. Supermarkt. Die Leute sind dann sowieso verloren und nicht genau, nur, weil sie genau. Geocacher sind. Also. Ich hab neulich mal, gab es eine Diskussion, man könnte ja mal Nachtcache machen, ne? Mhm. Und da kommentierte jemand, also irgendjemand fragte dann, ja, aber geht das überhaupt jetzt noch so? Ne, das stimmt, war irgendwie aber vor Weihnachten. Ne? Also kann man jetzt mit mehreren Leuten los, Nachtcache, er ist ja draußen und so. Und irgendjemand schrieb da, mich halten nur Schnee und Eis auf, alles andere nicht. Ja, dann macht das. Ne? Ja, aber wenn er jetzt alleine losgeht, ist es ja okay sogar. Nee, das ging um eine Gruppe von, ich sag mal, sechs so. Oder sieben Personen. Okay, das ist also auch verschiedenen Haushalten. Ne? So, und da denke ich dann, ja, dann macht mal. Ne? Ja, da muss man ihn dann noch. Brauchst du nicht diskutieren mit solchen Leuten. Ne? Nee, also wie gesagt, ich finde es jetzt auch immer noch nicht ganz so tragisch. Halte ich mich von fern, fertig ist das. Ja, also, habe ich aber sonst beim FTF, na gut, ja, beim FTF vielleicht nicht, aber ich sag mal, wenn du jetzt einen Tag nach dem Publish zum Cache gekommen bist und da war einer, dann habe ich da trotzdem immer Abstand gehalten, weil ich möchte ihn ja auch finden. Ne? Also das reicht ja schon, aber dass das der meine ich hat, aber, wie das Ding aussieht. Ne? Aber er gefährdet dich ja nicht, weil er lebt, in Anführungszeichen jetzt mal nee, übertrieben genau, gesagt, genau. Sondern ich halte mich einfach fern von solchen Leuten, fertig ist so. Ja, also das ich finde auch gerade, dass dieses Hobby, der große Hype ist eh vorbei, dass so viele Leute auf einmal da irgendwo zum FTF kommen in vielen Regionen. Das kenne ich auch nicht mehr so. So und du bist halt an einer frischen Luft und meine Güte, Leute, also. Ja. Ich habe den nächsten, irgendwas funktioniert hier nicht. Die Geocaching-Suche funktioniert, glaube ich, nicht. Der Link funktioniert nicht. Oh, ist das doof. Caches ist das. Der nächste kommt jetzt. Das ist GC8H815. Wieso kriege ich den nicht? Error DNF. Bin blöd oder was? Scheinbar schon. GC8H815, ja. Der passt. GC ist down, schreibt Odominico. Mein Gott, den Namen kann ich mir nie merken. Ich glaube, das ist der Mann, der mir das, wie heißt das? mit dem Lockpicking hat er mir beigebracht. Oh Gott, was kam jetzt für ein Geräusch hier? Achso, unser Backup ist wieder gelaufen. Scheiße, das muss ich mir auch mal abstellen. Das kommt immer donnerstags. Um 9 macht unsere Homepage ein Backup und meldet mir das danach erfreut. Oh ja, die GC-Seite ist tatsächlich ziemlich lahm. Nee, ja, aber sie geht, bei mir geht sie. Aha, ja, ich kriege jetzt den Cache angezeigt. Der heißt nämlich der Cache vom Teufelshügel. Aber wenn ich dann draufklicke und da reingucken will, dann geht das nämlich nicht. Also Grauswick hat im Moment tatsächlich ein kleines Problem. Ja, das, wenn zwei Podcasts aufnehmen, bzw. einer feiert Geburtstag, ne? Ja, da, aber guck mal, da oben sind ja nur noch nicht mehr viele, da ist ja da jetzt in Grenzen. Da ging es drum, ich glaube, das war aber ironisch gemeint. Scheiße, sonst mache ich immer mehr Bildschirmkopien, weil ich genau so einen Kack hier umgehen will. Crownspeak Mist. Ich glaube, das war aber ironisch gemeint. Der meinte, er macht den jetzt, er disabled den, weil er ja im Moment keine Wartung machen kann wegen Corona. Genau. Zieht sich aber darauf, dass keine neuen gepublished werden. Also ich glaube, das ist eher ironisch gemeint, auch wenn das, guck mal, da kommt Interceptor wieder. Ach Mensch. Habe ich beschlossen, im Moment keine Caches zu warten, um zu verhindern, dass ich bei einem neuen Logbuch nicht hunderte Cache auf einem Cache treffe und womöglich noch an der Dose lecken. Das sollte eigentlich Verständnis sein, denn ihr lieben Reviewer veröffentlicht ja aus demselben Grund auch aktuell keine neuen Caches. Wir haben hier keinen Lockdown. Wir haben hier einen Lockdown bis irgendwann mal. Daher kann ich natürlich auch erst danach Wartung vornehmen. Also ich glaube, es wird deutlich. Ne? Genau, er schreibt dann auch noch PS, kommen dann später die 100 neuen Cache an einem Tag oder verteilt ihr das auf mehrere Tage, um die FDF-Jäger besser steuern zu können? Also ich fand es irgendwie schon fast wieder gut, das mal so zu machen. Also er hat den jetzt so lange erstmal disabled, bis er wieder Wartung machen kann, wenn Corona dann irgendwann zu Ende ist. Ja. Leider schreibt gerade, wenn DSM sendet, regelt GS runter. Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir ein paar von deren Hamstern abbekommen haben. Ich will nämlich zum nächsten Cache. Und diesmal habe ich die alle mir nicht als Bildschirmkopie geholt. Verdammte Hacke. Aber siehst du, Interceptor hat ja einen Geheimzugang. Siehst du, der hat das rausgefunden. Ne? Status gibt, ich kannte das noch nicht mal. Status.geocaching.com. Das kannte ich auch nicht. Oh, Service is operating normally. Darunter steht Service Disruption, Service Outage, no data available. Hört sich jetzt ehrlich gesagt nicht so an, als wenn das allzu stabil vor sich hinläuft da. Nee. Aufgehend, also ich, aber er gibt mir auch keine Fehlermeldung zurück, ne? Also ich habe drauf geklickt und es passiert exakt gar nichts. Ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, weil der nächste Cache, da geht es um GC7826N. GC7826N. Pur Natur heißt der. Das ist wohl eine Serie von, man weiß es nicht genau. Ach, bei ihm geht's. Oh, jetzt hat er sich geöffnet. Das dauert nur lange. Der Cache ist temporary unavailable. So, und der hat den gleich, also ich weiß gar nicht, wie viel sind denn das überhaupt? Da klicke ich jetzt nicht drauf, das dauert ja wieder 10 Jahre. Aber der hat auf jeden Fall eine ganze Serie, Fahrradstraße und ich hast dich gesehen, also und auch einen riesen Text, dass du da, also da kostet Geld, wenn du da im Auto durchfährst und also 10 Seiten Text, ernsthaft. Hallo liebe Cash-Gemeinde, vielen Dank für den reichhaltig positiven Zuspruch zu unserem Vorgehen. Eine große Bitte von uns. Reagiert hier im Logbuch nicht zu dem NA-Log eines Cachers. Haltet dieses Logbuch sauber, lasst euch nicht hinreißen zu kommentieren, bla bla bla. Ach, der war das, jetzt erinnere ich mich. Haben sich dann also doch welche auch beschwert. Also sie haben ihre Caches praktisch dicht gemacht, weil jetzt, genau, sorry, ich bin kein Corona, Entschuldigung, falsch. Die angespannte Gesundheitslage zwingt uns erneut dazu, die Tour Natur zuzumachen, bla bla bla. Und dann kam der erste, guck mal, Zebra-Drompteur, der ist sogar hier, glaube ich. Genau, der hat mal ein Neat-Archiv gelockt mit, sorry, ich bin kein Corona-Leugner oder sonst was in der Richtung, dennoch kann ich nicht nachvollziehen, was die Deaktivierung soll. Gibt es ein Geocaching-Verbot in der Gegend? Fragezeichen. Die Dosen wurden in letzter Zeit fast immer nur einmal am Tag gefunden. Der große Boomzeit der Runde ist doch schon lange vorbei. Daher ist die Redaktion des Owners überzogen und bevormundet. Jo, hat er nicht Unrecht. Ja, wohl NA natürlich da... Ist ja, sehr heftig, ja. Als Ausrufezeichen ist es okay, ne? Das also mit dem Text, mit dem Text dazu, ja, weil dann genau, der klar, Text, was er damit sagen will. Ja. Aber den auch dicht zu machen, finde ich jetzt auch, also ja, weiß ich nicht. Egal wie groß die Runde ist, was soll's denn? Du musst halt, wenn er Angst hat, dass die Leute da in großen Rudeln auftauchen mit Reisebusgruppen voll, ja, voll Keschern, dann soll er die Polizei dahin stellen oder das Ordnungsamt. Nee, die soll so einen Scheiß gar nicht erst legen. Ja, das auch noch. Ne? Das ist ja, das kommt auch noch dazu, irgendwie wieder so eine super große Runde. Oh, jetzt geht das plötzlich ganz schnell. Nee, nur die Groundspeak funktioniert und reagiert, es sei denn, du willst in den Cache reingucken. Also auf eine Cache-Liste zum Beispiel funktioniert die Schlacht, zack, da. Ja, siehst du, weil ich habe hier der rüttelt schon seit 10 Minuten hier rum und macht's nie auf. Ja, das ist eine schlechte Leitung. Also, bei mir ging's bei Interceptor nach schneller, der hat halt eine Direktleitung, ist klar. Ja, aber gut, der Interceptor hat ja auch extra den ganzen Server vorher bei sich auf den Rechner gezogen, ne? Ja, das kann ich auch. Der Wendler war es, das stimmt. Nee, es ging um die nächste Runde, weil nachdem der den dann dicht gemacht hat, dann gibt's auch noch die Variante, die hast du heute rausgefunden, schnell verbraucht. Genau. Nee, da komme ich jetzt wieder nicht hin. Deswegen kriege ich die Ablauf nicht. Ich glaube, Da hat jemand versucht, einen Cache zu legen. Genau, gepublished ist er, dann kam DNF sofort, glaube ich, ne? Es kam gleich er war gepublished, dann kam sofort ein Disable-Log vom Owner, der dann schrieb, die Koordinaten sind nicht korrekt. Dann kam einer, der auch schon unterwegs war, hat ein DNF gelockt und dann wurden die gleich archiviert. Und zwar drei Stück. In 3 Tagen irgendwie, zack, dicht. 6.1. sind die schon wieder alle dicht. 6.1. genau. Alle drei gleich wieder zack, dicht. Und war auch jemand, der hatte gerade 180 Foundlogs oder so. Ja, ne? So passt, also, das passt. Ja, da hast du natürlich auch den Müll von vornherein gleich beseitigt. Ne? Also ja. Scheißdosen kann man auch so entsorgen. Ne? Ach so, der Interceptor fragt gerade die GC-Nummer. Den Link habe ich schon, aber trotzdem GC 94 WHH, also GC 94 WHH und 3 Stück sind das. Also das ist der dritte jetzt, die Nummer, und 3 Stück gibt's insgesamt. Aber den habe ich als Link schon gesetzt, brauchst du gar nicht dazu packen. Er reagiert auch nicht, ne? Also in die Details komme ich nicht mehr rein. Dann haben wir ja schon angesprochen gehabt, den tschechischen Reviewer. Genau. Hoffentlich geht der jetzt, Mann. Ich habe das alles nur als Online-Links. Das mache ich auch nicht. Nächstes Mal wird wieder. Das Problem ist, Outlook, OneNote macht das manchmal nicht sauber, denn reagiert das träge. Nee, also auf seiner Seite kommt man gut hier. Ja. Das ist der Reviewer Dark Lord, also Dark Lord Reviewer. Also nicht Hoja, ist aus der Tschechei einer. Dark Lord Reviewer. Das weißt du ja nicht. Vielleicht ist es ja Hoja. Das kann natürlich auch sein. Nein, da steht aber was von Retired. Was hat er da denn noch stehen in seinem Bild? Das sieht ja auch. Ach, das sind andere Reviewer. Ah, jetzt sehe ich das. Ein Stammbaum quasi. Ja, so ganz verstehe ich es nicht, aber man sieht das Bild auch nicht komplett. Deswegen ist der Stammbaum etwas unklar. Aber auf jeden Fall hat er einen Link auf seiner Seite. Also da geht man in die Profilinformationen rein. Und da ist dann die Warteschleife. In wunderbarstem Tschechisch, aber mit einem normalen Translator kriegt man das relativ schnell hin. Ach, guck mal, der hat tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie macht Interceptor das, dass der die Logs hat? Also irgendwie hat er eine bessere Leitung da. Ja. Ist ja deprimierend, ne? Gute Mitarbeiter sind selten. Und ja, das stimmt. Also hat er ja echt wieder zack, nur, muss ich mal eben gucken, published war, alles an einem Tag, 7. Januar gepublished und am 7. Januar auch archiviert. Genau. Und zwischendurch kam dann immer die Frage von einem Cacher, der dann fragte, bei allen 3 Dosen an DNF liegen die Dosen überhaupt schon? Das ist natürlich eine Frage, die durchaus berechtigt ist. Ja, zurück zum Reviewer. Könnt ihr auf die Seite gehen. Dark Lord, wie gesagt, verlinken wir ja sowieso alles. Und da kann man, der hat das echt schick gemacht. Das kannst du auch irgendwie einbauen. Also er hat ja auch so einen Embedded-Link da untergepackt, wenn man sich das selber einbauen will, wo man sehen kann, wie viel freigeschaltet, wie viel in der Warteschlange und wie viel nicht gehen oder so ähnlich. Also er hat das auch alles erläutert. Die technische Lösung, also es ist wirklich so ein kleines Bonbon für Techniker, glaube ich. Könnt ihr euch da angucken. Das hat er wirklich interessant gemacht. Ja. Könnte man bei den Deutschen auch einführen, aber so wie ich uns Deutsche kenne, würden die Reviewer wieder so richtig überwacht werden. Ich wollte gerade sagen, denn aber du hast ja gar nicht so viel in der Warteliste. Ne? Ja, genau. Warum ist man dann nicht könntest drauf? Du doch eigentlich machen. Ja. Ich glaube. Oh, da gibt's. Guck mal an. Mandau Beach hat mir hier eben einen Link reinkopiert von Amazon irgendwo. Ach, der Stammbaum der Reviewer. Da gibt es einen Stammbaum der Reviewer der Tschecherei. Das ist ja mal cool. Erik 88. Ach, guck mal an, die sind dann da gewesen und dann kamen die dazu. Das ist ja mal interessant. Gibt es das auch von Deutschland? Ich glaube, da liegt mir gleich bitte keinen deutschen Stammbaum. Doch, das finde ich interessant, Mensch. Ich glaube, der wird unübersichtlich. Ne? Ja, das sind mehr, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Aber das ist ganz interessant gemacht da, ja. Und guck mal, der erste, wie gesagt, aus den USA, das macht ja auch Sinn, das wird wahrscheinlich in jeder Nation ja, gewesen sein. Ja, stimmt, stimmt. Und 2006 erst den ersten lokalen. Ja, Tschechien ist klein, ne? Ja, ja. Nee, 2005 rechts, der ist neuer. Ah, der ist neuer, aus 2005 immerhin. Ja, die Tschechen sind da ja bei sowas so Technik, sind die ja auch gerne ganz verliebt drin. Ne? Da, die machen ja auch viel in der Szene. Das muss aber der Geohorst, ne? Der ist doch dann zur OC gegangen und da gestorben, oder? Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Nein, der ist gestorben. Bei OC stirbt niemand. Da überlebt alles. Ja, schön. Ja, ja, weil, wie gesagt, dieses Feature mit der Warteliste ist mal interessant zu sehen halt auch. Ja, das, fand ich auch. Also in Deutschland würde ich es nicht machen, aber. Ich glaube auch tatsächlich, dass bei den Deutschen wird die Warteliste auch, also mich würde wirklich mal interessieren, da kann ja mal ein Reviewer vielleicht mal kommentieren, in so einer normalen Woche, wie viel Caches da eigentlich eingereicht werden? So regional oder, ich weiß gar nicht, die werden direkt zugewiesen oder pickt man sie sich dann raus? Wie viel man so in so einer Bearbeitungsliste eigentlich so aktuell macht? Filia Noctis. Test ist übrigens angekommen. Ja, das wäre mal, wie ist das ein schlimmer Cache? Habt ihr da eigentlich auch Statistiken so? Reviewer-Statistik? Also mir ist klar, dass ihr die hier nicht rausgebt, aber habt ihr da auch schon Statistiken, wer wie viel gepublished hat und irgendwie Durchschnitte und so? Oder wird das gar nicht gemacht? Oder gibt es nur einmal im Jahr ein Souvenir für die Reviewer, das war's dann? Also das würde mich wirklich mal interessieren. Da kann sich auch jemand mal einfach mal direkt melden. Eine Gesamtstatistik, siehst du? Ja. Ne, vielleicht mal eine DM schreiben oder so oder eine Mail. Mich würde wirklich mal interessieren, so in so einer Woche, wie viel tauchen in der Warteliste auf und vor allem, wie viel Zeit braucht das eigentlich mal, so ein Cache zu prüfen? Wie viel ich glaube, das hat mal irgendein Reviewer in irgendeinem Interview erzählt, aber das muss schon ewig her sein. Das, wie gesagt, das könnt ihr auch nicht merken, ist ja nicht mehr aktuell, also, ja. Nicht öffentlich machen. Dass ich persönlich, mich würde das interessieren. Wir müssen es auch hier nicht veröffentlichen, aber da hätte ich mal echt mal Interesse. Ja, stimmt. Ja, den Namen brauchen wir dazu gar nicht nennen, dass man einfach mal einen Eindruck kriegt. Also nicht, keine geheimen Zahlen, sondern wirklich einfach nur so, wie viel kommen da so pro Woche im Schnitt und wie lange braucht man das für. Wie viel Aufwand ist das? Ne? Hm? Weil ich glaube, ganz viele denken ja, die kriegen ein Listing und dann drücken die einfach auf den Knopf. So, ne? Und ich glaube schon, dass das halt Arbeit ist, ne? Nee, da ist auch nichts mit Knopf, da sind, glaube ich, mehrere Skripte und so. Das ist ja alles, da ist die Technik wohl noch ziemlich scheiße an der Stelle, so wie ich das mal gehört habe. Ja, wenn uns das mal einer berichten könnte, gerne, das wäre mal ein schönes Thema fürs nächste Mal. Kommt auf die Jahreszeit und das Wetter an. 50 und 300 Caches in der Queue. Pro Reviewer oder? Ach, pro Region. Okay. Und das bearbeiten ja vielleicht auch mehrere Reviewer dann, ja. Ja, gut, was haben wir pro Region? So fünf, je nach Größe, ne? Weil so fünf im Schnitt hast du ja schon bei großen Bundesländern, ne? Und dann müssen die auch noch zu jedem hinfahren. Ja, das stimmt. Ob da auch so ein Wettkampf aller, ich habe x Caches. Aber das dürfen sie ja auch überregional, ist in der Dienstreisen, ne? Ja, das ist. Kommen wir dazu, ja. Na gut. Wo sind wir? Ach, wir kommen jetzt zu dem Event 2021. Ne? Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es jetzt jemand reingenommen, weil das ist bestimmt wieder was man erwähnen muss als Podcast. Ja, aber ja. Es kommt die Worldwide CashCon 2021. Ja. Vielleicht kann uns einer mal vernünftig erklären, was sie da vorhaben, weil wenn man sich da mal die Seite anguckt, haben die nichts vor. Ne? Ja, also, eigentlich machen die, glaube ich, ein virtuelles Event, nennen das nur anders, weil sie mit OC nicht konkurrieren wollen, haben sie Angst. Es wird eine Rätselrunde quasi. Ne? Ja, also wer das mal nachlesen will, da gibt es jetzt etliche Blogs. Ich habe mir einen rausgegriffen, das ist geocachingbw.de, Blog 2020 und so weiter. Da sucht ihr einfach nach Worldwide CashCon. Ich kann euch leider nicht sagen, was da passiert. Gibt es einen Punkt? Keine Ahnung. Also ich weiß auch, ich habe neulich irgendwo gab es mal eine Seite, da konnte man sehen, was geplant war und dann gab es eine Begrüßung und dann waren ganz viele Felder noch frei bis, ja. Das geht glaube ich 12 Stunden, ne? Von 8 bis 8. Ja, irgendwie so. Ich werde also definitiv nicht teilnehmen in keinster Form, weil das geht mir sowas von am Arsch vorbei, das kann ich gar nicht beschreiben. Aber das ist ja auch, ja, so geht's mir auch, aber es ist ja auch, das ist Ende des Monats, glaube ich, ne? Und es ist noch nichts klar so richtig. Also, ja. Weiß ich, das ist wieder so, naja. Da steht ja jetzt auch hier, das Zepter schreibt es gerade, stattfinden soll, der ist ja da geheim, der ist, glaube ich, der gehört, glaube ich, zum Headquarter. Stattfinden soll die am 30. Januar, das ist ein Samstag. Zum Programm ist nicht so viel bekannt, ja, das glaube ich. Die Convention soll um 10 Uhr AM starten und bis in den Abend dauern. Jedermann ist eingeladen, daran teilzunehmen, um Community-Feeling zu erzeugen. Also, das ist so absurd. Also, das kann ich gar nicht beschreiben. Ohne Punkt, ohne mich. Ja, sehr gut. Ja, das, ja, so kann man es auch sehen. Nee, also ernsthaft, das ist doch völliger Schwachsinn. Das hat doch so gar keinen Sinn. Nee, aber gut, also sollen sie machen. Also wir haben es mal vermeldet hier. Könnt ihr ja nachlesen. Wie gesagt, da Geocaching BW hat das da auch was zu geschrieben und bestimmt 50 andere Blogs auch. Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Ja. Genau, guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert, dann ja, guckt euch das an. Kann man machen, muss man nicht. Wir machen noch einen kleinen Zwischenwirbel. Der Kollege aus Hamburg ist auch aufgewacht. Ne? Hallo, Huja. Wir? Nee. Ja. Ernsthaft? Ja. Wir haben diesen Monat mal keine Erinnerung gemacht, weil es das letzte Mal ja schon hieß, hier haben wir das schon drauf und ich habe mir, ja. Und jetzt haben wir Reviewer Dark Lord schon durch. Also genau. Jetzt, ne? Musst du dich dran. So, Geocaching, ach so, der Cache macht er ja wieder nicht auf. Ach, leck mich am Arsch, das nervt aber auch. Aber wir haben es natürlich, na? Also sollen wir mal kurz mal einen Jahresrückblick machen? Ne? Ja, genau. Wir kommen zu unserem Lieblingsfreund. Ne? Ja. Wir machen wieder ein neues Kapitel auf in der SS, Stiftung Staubfinger. Unsere Themenbank. Genau. Das, unser Fels in der Brandung. Ne? Ja, er hilft uns immer. Er hat wieder einen rausgehauen. Der Dexter 4 hat, er hat wieder einen Dexter rausgehauen. Dexter 4 ist dann auch nochmal reloaded oder ist er schon re-reloaded? Ich weiß es gar nicht. Geplant, also geschrieben hat er, geplant ist, dass als X-Mess Special der Cache gepublished wird. Fische. Mal sehen, ob das klappt. Es gibt jedoch eine Besonderheit. Also wenn er den ersten Satz dreimal hintereinander schnell sagt, ist er gut. Es gibt jedoch eine Besonderheit, weil in den eigentlichen Cache-Location ein Traddy liegt, der vom Owner nicht verlegt wird. Mensch, oh, du musst aber Eier haben, der Owner. Jetzt ganze Chat mal einmal. Oh. Oh, ja, oh, funktioniert. Genau, funktioniert gut. Guck mal, Grisou hat es auch endlich geschafft, den DSM-Kalender in seinen zu importieren. Gut so. Ich habe nämlich extra eine Erinnerung angehängt. Das muss man andersrum machen. Man muss seinen Kalender in den DSM-Kalender importieren. Ne? Das ist die richtige Reihenfolge. Ne? Das geht auch. Ja, bestimmt. Wir sind noch beim O. Also, nicht verlegt wird. Es wird ein Dexter 4 Traddy geben, der nicht an der Location liegt. Der Kalender für die eigentliche Location darf nicht im Traddy-Listing stehen. Das heißt, den Kalender werde ich in den nächsten Tagen in meinen Kanälen veröffentlichen. Diese Tatsache ist sehr schade, aber Groundspeak wollte da es nicht machen. Wahrscheinlich wollten sie nicht mit sich reden lassen, wollte er schreiben, da war zu aufgeregt. Ich darf auch diese ganzen Infos nicht ins Listing schreiben. Im Traddy wird es dann auch alle Infos für die eigentliche Location und den Kalender geben. Auch wenn das nicht so viel bringt. Auf meinem Cache-Profil werde ich den Kalender auch verlinken. Most important, der Cache wird bis auf die Location komplett neue Stationen in Aufgabe halten. Dieses Mal ist TX-Tracker der Co-Owner, der mit tollen Ideen zum Gesamtwerk beigetragen hat. Herr Dreli hat auch wieder mit Technik geholfen, danke. Ja, ich will es mal so sagen, er gibt einfach nicht auf. Ich verstehe nicht, er nölt darum, dass Groundspeak ihn nicht unterstützt, dass Groundspeak doof ist, alles scheiße, alles kacke, alles pissi. Alter, dann geh doch einfach weg, geh doch zu OC. Die nehmen dich mit Handkuss. Die freuen sich, dass sie dann mal so eine Zugnummer haben. Und dann kriegst du auch dann welche. Ja, da hast du natürlich nicht ganz die Aufmerksamkeit. Ne? Das ist natürlich auch doof. Ja, und jetzt ist es aber auch so, wir können ja mal die GC-Nummer, ist GC7Y77A. GC7Y77A. Dexter reloaded. Dexter is back. So, jetzt ist es aber auch so, ich habe mir das mal auf der Karte angeguckt. Und wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, dann liegt der Dexter Traddy jetzt 10 Kilometer gefühlt von der Dexter Location weg. Ja, ist ja auch sozusagen nur ein Platzhalter. Genau. Könnte man natürlich auch irgendwo in der Nähe machen, ne? Aber kann man auch Er hat ja jetzt auch irgendwas geändert. Ja, die D- Ach, nee, das, und D-Wertung nee, hat er jetzt ganz hoch gesetzt, ne? Das ist ja der alte Dexter hier. Ich weiß das ehrlich gesagt. Wir haben den Tradi der D-Wertung angepasst. Also er hat den jetzt hochgesetzt. Jetzt ist ein D4,5, T3,5. Ach, er hat, nee, der hat den genannt GC, ja, ich bin auch bescheuert. Wieso? Ja. Der hat den Cache reloaded. Ja, sehe ich auch. Den alten, ja. Ja. Moment, die richtige Nummer ist für den aktuellen hochdekorierten Tradi. Auch jetzt erst GC91JB1. Genau. Ich bin nämlich drauf. Ich durfte jetzt, hat er wieder gezeigt. Genau. Der hat auch schon 50 Favoritenpunkte gekriegt. Muss ein geiler Tradi sein. Ja, also top. Bei 84 Pfunden ist das aber eigentlich dünn. Ja. Ehrlich gesagt, dafür, dass er immer 100% haben wollte. Mann, das klappt einfach nicht. Das ist, irgendwer schrieb da schon im Chat, wollte der GS nicht verlassen? Ja, der wollte das umsonst machen, der wollte Geld haben, wollte eine eigene Firma machen. Der will jede Woche was anderes. Da gibt's ja gar nichts. Ich verstehe noch nicht. Also auch so einer, der effektvoll zurückgetreten ist. Ja. Genau. Und jetzt ist er wieder vorgetreten. Ja, und ja, er ist schon, nennen wir es mal speziell. Und ich sag mal so, es reicht ja nicht, das wieder so aufzubauen. Ich muss jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Hier, warte mal, weil die Karte, ich hatte da einmal drauf geklickt und ich war der Meinung, das ist wirklich elendig weit weg. Das ist da irgendwie in den Bergen, genau. Ja, vielleicht haben sie eben rundherum alles besetzt. Man weiß es ja nicht. Vielleicht liegen da ja noch Mysteries und so. Das ist rechts von Bensheim. Und wenn du jetzt hier mal so guckst, das ist irgendwie gefühlt 5 oder 6 Kilometer von der Location weg. Wo ist denn der Spendling? Ich glaube, er muss ja jetzt erstmal wieder anlocken, die Leute. Und so beschissen, wie das jetzt ist. Was für ein Schwachsinn. Da liegt jetzt ein Tradi. Da muss er dann reinschreiben, dass das aber eigentlich der Multi ist. Supergeil alles und ein Kalender. Und Mann, ein Gemurks. Ich glaube, ich hätte gar keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Aber er will irgendwie mit aller Gewalt noch Geld damit verdienen oder was. Das ist unfucking fassbar schwachsinnig, ehrlich. Also anders fällt mir dazu nichts mehr ein. Aber ich freue mich schon auf den Rücktritt vom Rücktritt, ne? Ja, also ist ja wirklich. Oh. Aber es ist ja interessant, weil ich hier, guck mal, jetzt sind der ist vom 11.12. ist der versteckt, der wurde auch wahrscheinlich gepublished kurz danach erst. Irgendwann zwischendurch war ja auch mal wie der Tradi wohl weg, ne? Ja, stimmt. Da hat er irgendwie das einfach mal mitgenommen, weil er so viele Fans hat wahrscheinlich. Das denke ich auch nicht. Ich denke auch, er hat also unfassbar viele Freunde in der Community in letzter Zeit auch gewonnen durch sein komisches Benehmen. Da gibt's gar nichts. Ich habe übrigens einmal eben gerade zwischendurch kurz gezockt beim Runterscrollen der Log-Einträge hier. Da stand was von Louis Cypher und ich dachte schon, oh, der Lehrauftrag ist doch nicht angekommen, aber es war ein anderer. Vielleicht ist er hingefahren, um zu stempeln. Weiß ich. Ja. Vor allen Dingen hat er dann, jetzt kommt der gleiche, dahinter noch, jetzt ist das ja alles schon ziemlich scheiße, was er sich da gebaut hat. Funktioniert doch alles hin und vorne nicht, ne? Aber was jetzt, ach so, guck mal, das ist da, wo das Auto von Dexter 3 stand. Siehst du, schreibt der Chat gerade. Deswegen hat er den Platz vorgenommen. Ah, okay. Dann kann man das ja sogar nachvollziehen, ja. Ja, und dann hat er wohl, also wir haben es von Facebook, wo ist ja egal. Sollte jemanden der nächste Akt dazu interessieren. Im Tradi steht, dass man bitte nur loggen soll, wenn man den inoffiziellen Teil auch gemacht hat. Wer dennoch loggt, wird vom Owner angeschrieben und gefragt, ob man das nicht gelesen hat und das Log nicht lieber löschen mag. Ganz freiwillig natürlich. Haben sogar einige gemacht. Der originale Dexter 4 war doch ein hochdekorierter Bekannter und wie man hört, guter Cache. Hätte man den nicht freiwillig archiviert damals, hätte man sich das sparen können. Schön auf den Punkt gebracht. Aber er schreibt also jetzt wirklich die Leute an, die da waren und tatsächlich nur den Tradi gemacht haben, dass sie den doch nicht loggen sollen, weil das ja eigentlich nicht der Tradi, also das, da muss ja erstmal ein Bild malen. Da, also ganz ehrlich, ne? Das hat doch schon was von gestörter Persönlichkeit. Ja, also ich habe auch wieder mal ganz, da bin ich auch gestörte Persönlichkeit, habe erstmal wieder Groundspeak angeschrieben und gefragt, also das eigentlich normal ist, dass die Leute da angeschrieben werden und gefragt werden, ob sie das löschen sollen und so. Habe ich leider keine, also ich habe zwar eine Antwort bekommen, aber die typische so, also ja, wir kümmern uns da drum, aber wenn das nicht dein eigener Cache ist, dann hörst du da vielleicht nichts mehr von. Hast du eventuell schon einen eigenen Bot, der dir antwortet in Seattle? Ich vermute fast, ich schreibe jetzt schon jedes Mal zu, wir würden das gerne für einen Podcast auch eine Antwort haben, damit wir da mal was zu sagen können. Aber kam wieder nicht. Da sind sie sehr, sehr bockig. Ja, ich meine, gut, ich vermute mal ja auch, er wird ja einige Stunden oder Tage E-Mail-Verkehr mit denen gehabt haben. Ja. Bezüglich, was er dann in sein Listing reinnehmen darf und was nicht. Und da vielleicht hätte er auch am liebsten ein Mystery genau auf die Koordinate gelegt, wo die inoffizielle, oder keine Ahnung. Man weiß nicht, was er da macht. Also es ist wirklich wirr. Soll er doch zu einer anderen Plattform gehen? Mein Gott, wir waren doch so froh, dass er geht. Wir hatten ihm so gegönnt, dass er sich dumm und dämlich verdient mit seinem Escape-Room. Genau, was ich anbieten würde, wäre eine eigene gute Homepage aufzusetzen und jetzt irgendwie so vergessene Welten zu nennen. Oder, genau. Ne? Und dann nimmst du ein bisschen Geld, machst einen Kalender rein. Ja, kannst du dann wirklich so handeln, wie du willst. Kannst du löschen, was du willst. Kannst du machen, was du willst. Naja, irgendwann. Ach, und was dann noch kam, ist das wieder das Beste. Bei dem Eiercache, der da im Weg ist, da kam dann wohl noch tatsächlich ein Need-Archiv. Bei aber dem Tradi, der Dex da im Weg ist. Was ein Zufall. Aber der ist, glaube ich, gelöscht worden, ne? Der Log. Ich hatte den. Ach so, ist nicht mehr drin? Ist wohl nicht mehr drin. Ach so, ich hatte ihn gesehen, aber ich habe ihn mir nicht aufgezeichnet, weil das fand ich ja nicht so wichtig. Ich hatte nur mitgekriegt, guck mal an, da wird ein NA gelockt. Nee, ich hatte mich drauf geguckt und die Logs, die es da gab. Ich wette mit dir, das ist ein guter Kumpel gewesen von ihm. Meinst du? Meinst du, der hat noch welche? Ja, stimmt, das ist, ja, nee. Ich gebe erstmal Gleiter recht, der schreibt gerade, ich würde gerne mal die Notes der Reviewer lesen können, die vor der Veröffentlichung so reingeschrieben werden. Lieber Reviewer, wer das gekriegt hat, sei doch mal hier so auch ein bisschen Whistleblower, schick uns die mal zu. Ich verspreche dir, wir lesen die auch komplett vor. Das war Dr. Zarkov. Ne? Da machen wir eine Sondersendung, wenn wir die kriegen, wo wir nur die Notes vorlesen. Die geht dann auch nur 4 Stunden. Wir könnten ja Dr. Zarkov mal zum Interview einladen. Ja, und du dann am Tag. Genau, der kriegt eine doppelte Dosis Impfstoff. Vielleicht Und aber ausschließlich immer so eine normale Frage. Wie heißt du Dr. Zarkov? Achso, sag mal, wie ist denn das mit dir? Ja, vielleicht ist das ja irgendwo archiviert auf dem Server, ne? Kann man das mal, ne? Also es ist einfach, ich möchte da auch kein Reviewer sein, wenn ich mit so einem da rummachen müsste. Er ist ja auch, das habe ich ja auch gedacht, jetzt macht er die Coins auch noch selber. Habe ich jetzt gelesen. Ach ja, das habe ich auch gelesen. Ja, und er erläutert irgendwo stundenlang diesen Preis und warum und wieso und ich habe mir das auch durchgelesen und habe so gedacht, Junge, versuch doch erstmal deine Homepage auf HTTPS zu bringen. Hast du schon mal einen ersten Schritt in Technik bereitet? Das ist alles so. Ah, ich weiß auch nicht. Der Typ ist schon ein bisschen. Das waren Coins, die waren, glaube ich, dann jetzt auch irgendwie mit 14 oder 16 Euro. Waren aber im Endeffekt ja eigentlich nur Token, ne? Ja. Hochwertige Token vielleicht, aber halt auch nur Token in Anführungsstrichen. Genau, und da hat er noch erläutert, was er muss die Folie ja schneiden und lasern und ja, das müssen andere aber auch. Ja, das stand auf seiner Seite geheimeorte.de, die aber leider kein HTTPS kann. Naja, gut, für die Firma ist das ja auch nicht nötig. Da will man ja keine Sicherung für. Ach, guck mal, da kann man ihn sogar noch für abmahnen. Soweit ich weiß, musst du als Firma mittlerweile HTTPS zur Verfügung stellen. Ach, Kleinigkeit. Ich wollte sagen. Ist egal. Wir haben ihn wieder drinne. Wollen jetzt auch nicht zu lange drauf rum. Oh, eigentlich schon, ne? Ach, na egal. Lassen wir ihn jetzt mal. Ne, er kommt ja wieder. Ne? Ja, ich bin mir eigentlich sicher, dass ich bald wieder von ihm lesen. Das kommt davon, wenn man als Kind Stephen King manchmal kommen sie wieder zu viel geguckt hat, ne? Ja. Oder gelesen hat. Ja. Dann. Ach, der ist der Clown. Aber vielleicht sollte sich dieser Clown, ne, mal ein Beispiel nehmen. Und wenn er dann schon Geld sammelt, sich mal zeigen lassen, wie man es auch machen kann. Ja, von den Helden. Ich kenne da die Verhältnisse nicht genau. Das ist, glaube ich, einer von den Helden, ne, auf dem Bild, der Alf Windthorst. Ja, ich glaube, ja. Oh, das war ich. Aber das sind ja, glaube ich, mehrere. Aber das könnt ihr ja selber rausfinden. Also die Helden sind ja nun Begriff beim Geocaching. Und der hat geschrieben, das Datum habe ich nicht mit drin, ist aber nicht so wichtig, aber Ende letzten Jahres, heute habe ich weitere 1.000 Euro Spendengelder überwiesen. Die Beträge wurden von den Besuchern der beiden Geocaches GC7VM56, Helden der Kindheit und oder GC8QQ18, das Erbe der Tempelritter gespendet. Die Beiträge gelangen in voller Höhe zu 100% zu den gemeinnützigen Organisationen. Kein einziger Cent der Spenden geht an mich. Im Gegenteil, ich runde die Spenden jedes Mal vom Weiterleiten auf. Alle Kosten für den Bau und Erhalt des Caches trage ich selbst. Nur mal, um eine Dimension zu zeigen, was mit dem Geld bewirkt wird, eine Info von World Vision und so weiter und so fort. Das kann man nur gut ziehen. Ja. Ich meine, klar, lässt sich natürlich auch einfach reden, wenn man das Geld hat, gar keine Frage, alles gut, aber trotzdem. Also ich hätte es ja nicht machen müssen. Richtig, genau. Es zwingt ihn keiner dazu und große Caches kosten halt wirklich Geld, das ist so. Das geht ja auch schon bei mittelgroßen Caches los. Aber Hut ab. Also das ist ein schönes Beispiel und vielleicht mag sich der ein oder andere Owner ja mal überlegen. Okay, aber jetzt willst du die Verknüpfung nicht versuchen hinzukriegen, ne? Der und schafft das könnte, nicht. Und könnte dem mal erklären, wo man die Überweisungsträger findet, um das zu spenden. Ja, ich glaube, das wirst du in diesem Leben. Aber ich lese gerade von der Deceptor, siehst du, er hat das gerade verlinkt hier. Jetzt wird es Zeit, die DSGVO macht SSL zur Pflicht. Ja, auch das sollte man vielleicht mal Stummelfinger zeigen, weil wenn er den Leuten so weiter auf den Sack geht, irgendwann finden sich aber welche, die einfach mal denken, ach, wir würgen ihm mal rein und melden mal, dass er kein SSL hat. Also, nur so am Rande. Übrigens waren das nicht die Owner, die Helden, sondern T. Capitano. Ja, aber ist das nicht irgendwie, gehört der da nicht zu? Gute Frage. Ich kenne, wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, ich kenne die nicht genau. Ich meine, dass das, wenn du auf die, der T. Capitano hat ja eine eigene Seite und wenn du, achso, kommst du, im Moment geht ja Groundspeak wieder nicht. Aber wenn du bei ihm auf die Seite gehst, dann schreibt er da auch, was sein Team ist. Ich glaube, das sind die Helden. Ja, ich gucke gerade mal. Kriegst du das Weichei verlassen schon, ne? Ja, Mika ist auch schon gegangen. Oh nee. Da ist wahrscheinlich zu viel auf OC rumgehackt. Na, die müssen den Server wieder ankurbeln. Ach, guck hier, tatsächlich, Helden der Kindheit und so, das ist alles auf der T-Capitano-Seite. Also das sind wohl die Helden. Ah, okay. Ich glaube, er ist so. Ja, aber die Helden ist doch noch ein anderes. Es gibt auch die Helden, die haben doch auch so sehr gut bewertete Caches. Ah. Die ach, guck mal, Grisou bleibt, der hat nur Mika beigesagt. ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ja, der Link auf jeden Fall gute Sache. Zu den Caches von ihm ist er drin. Ja. Und der hat gespendet, muss man mal sagen. Sehr schön. Auch außerhalb von Weihnachten ist sowas immer schön. Das Makro hatten wir schon, aber was man immerhin mal vermelden kann, die Lab-Caches kann man jetzt die gefundenen ausblenden. Genau. Was ja nicht so einfach ist. Und ich meine, da kann man jetzt auch Lab-Cache anfordern oder was, also dass man einlegen möchte. Irgendwer schrieb das heute. Ja, ich hatte das auch geguckt und ich war mir jetzt gar nicht sicher, ob ich hätte meinen bis Ende des Jahres legen sollen. Ich hatte eben auch mal gelesen, die wurden verlängert wieder wegen Corona. Ob ich deswegen noch einlegen könnte, Also auf jeden Fall, wer das ausstellen oder das aktivieren möchte, dass er die Gefundene nicht mehr sieht, muss in der App unten auf Profil gehen, dann auf Settings und dann kann man verbergen, abgeschlossen. Und das muss man aktivieren. Guck gerade mal drauf. Fahrt. Genau, Profil. Tatsächlich. Adventure Builder Kreditpunkte beantragen. If you own multiple geocaching. Achso, da sagst du, wer du bist. Und ich will das jetzt nicht ausfüllen, da kriege ich so ein Ding. Ich will das ja gar nicht. Ey, da kannst du tatsächlich jetzt anfordern, dass du, ja. Achso, du kannst anfordern. Okay. Ja. Ich kann direkt erstellen. Dann habe ich noch einen. Dann habe ich den noch gut. Ja, ich muss einen Kreditpunkt beantragen. Genau. Erstellen habe ich nicht. Da weiß ich nicht, ob du kreditwürdig bist, Jörg. Ne? Nee, ich will auch gar keinen haben. Also. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja einen dann irgendwie mal beantragt, weil ich das mal gucken wollte. Ja. Und das finde ich gut, dass du das dann machst. Ja, genau. Ich bin mit der Location immer nicht zufrieden. Also ich möchte wirklich was machen, wo du halt keinen normalen Multi oder Tradi oder so legen kannst. Ne? Und ich bin da immer noch hin und her gerissen. Aber irgendwie werde ich nicht mal verwursten. Zur Not lege ich einfach ein Lab um 5 öffentliche Toiletten. Ne? Was schreibt, ich gucke gerade Chat. Lab was? Kann man alle deaktivieren? Warum? Lab ist doch gut. Nee, ich wollte gerade sagen, also so schlecht finde ich die auch gar nicht. Manche sind auch wirklich nett gemacht. Ne? Ja, kann mich nicht beschweren. Das ist ähnlich wie mit den Caches auch. Manche sind halt blöd, aber gerade jetzt so heute bei Schnee und so sind das mal so Sachen, die man gut machen kann. Monster dort auf der Schießbahn. Das ist eine gute Idee. Ja, musst du halt schnell sein. Aber Munster, jetzt muss ich überlegen, Munster Nord, in dem Bereich gibt es ja teilweise auch schon Cash-Runden, die du halt nur gehen kannst, wenn nicht geschossen wird. Ach, hier steht doch, löse wenigstens den Kredit ein, eventuell kann der dann liegen bleiben. Nee, ich will keinen mehr liegen. Wie Manzi, ja, genau. Also das ist mir, ich mache die gerne mit, aber die finde ich nicht so. Ja, also was wir hauptsächlich vermelden wollten, man kann die Funde jetzt ausblenden, das ist ja schon mal sehr viel wert. Und man kann da auch welche anfordern jetzt. Also sie tun was, das muss man einfach mal auch mal. Genau. Sie hören auf uns. Wir haben ja lange gemeckert darüber. Genau. Wir wurden irgendwie erhört von wen auch immer sie gehört haben. Ja, Grausbeck gehört uns halt zu, ne? Ja, genau. Ich muss hier leider, ich lege meinen auch noch, keine Sorge. Ne? Ich wollte nur einen sehr guten legen, vielleicht wird es ein schlechter. Mal gucken. Ja, ach, hier liegen auch viele schlechter, macht nichts. Ich kann auch eh nicht so gut, also von daher. Ne? Dann gab es mal wieder einen Bericht, der jetzt für mich ehrlich gesagt auch wieder völlig belanglos ist, aber ich weiß, dass manche das interessiert. Beim Saarfuchs, saarfuchs.com, da sucht er einfach nach 1500 Favoritenpunkten. Der hat mal alle Geocaches mit mindestens 1500 Favoritenpunkten weltweit aufgeführt. Das hat er 2016, glaube ich, schon mal gemacht. Ne? Da waren es 58, genau. Genau, jetzt sind es 203 geworden. Ja. In mittlerweile 17 statt vorher 4 Ländern. Ja, wobei vielleicht sind es auch die 58 sowieso schon, die hatten schon so viele und so, und ich weiß auch nicht, wie viel Aussage das Kraft das jetzt Ganze hat. Also ich meine, alleine wenn führend ist immer noch diese beknackte das Ding da in Berlin. Es ist halt immer noch erstaunlich, finde ich, weil in den USA zum Beispiel wird ja auch nicht wenig gecached, dass die deutschen Caches wirklich bis zum Platz 8 alles Deutsche. Ja. Und dann kommt der erste Belgier und dann wieder Deutsch, also dass die Deutschen da so dominierend sind. Guck mal, auf Platz 12, der erste ist das Headquarter. Ne? Ja, aber das wundert mich eigentlich gar nicht so, weil die Verbissenheit ist echt so eine deutsche Eigenschaft, finde ich. Aber cachen die Amerikaner weniger? Oder gibt es da zu viel Caches, die ganz gut sind, die einen Favoritenpunkt kriegen und deswegen ist das nicht so komprimiert auf ein paar wenige Caches. Ich glaube, die cachen sogar mehr, die vergeben nur so viele Favoritenpunkte. Wenn die diesen Scheiß da alleine da in deiner Wüste da bei Las Vegas da diese 1500er irgendwie runden, ja. Und gestimmt, Graf Zahl schreibt das auch klar, das habe ich auch schon mal gehört, dass die auch nicht so viel basteln, sondern das ist mehr so, da ist eine Dose fertig. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ja, okay. Und ich kann mir aber halt wieder auch vorstellen, dass sie halt dadurch auf der Fläche mehr verteilen einfach. Wenn es halt alles relativ normale Dosen sind, dann hast du natürlich vielleicht viele, die im Bereich von, ich sag mal, 150 Favoritenpunkten rumdümpeln, ne, auf großer Fläche. Ja, also die cachen auch schon irgendwie, ich weiß noch, wie die drei Gründer damals in Ulm hier vor der Kneipe, in dem wir da gegessen hatten, diesen Cache gesucht haben, wo ich echt dachte, wie so drei Trüffelsäue, die kennen das tatsächlich nur, dass irgendwo so ein Paddling hinter einen Baum geworfen ist. Was anderes kennen die offensichtlich nicht. Also das ist schon anders als bei uns offensichtlich, das muss ich echt sagen. Also ich hätte ja fast gesagt, ich würde es mir immer mal gerne angucken, aber es ist halt so, dass ich noch nie so richtig Bock hatte dahin und jetzt im Moment sowieso nicht. Ja, im Moment kommst du bestimmt günstig hin. Du. Welcher ist denn das hier von Interceptor? Schreibt seiner ist auch dabei. Wo ist der denn? Suchen wir Interceptor. Ach, da unten. Fallout für eine Handvoll Kronkorken. Lost Place. Platz 183. GC23JHJ. GC23JHJ. Guck an. 3,55. Ja, das ist natürlich 5. Dann ist das bestimmt mit Klettern hier. Das ist ja, geht ja gar nicht. Mensch. Ja, also auf jeden Fall, wer sich für sowas interessiert, beim Saarfuchs findet ihr das. Genau. Jetzt wirst du auch, wo den Interceptor mal antreffen könnt, wenn er nicht gerade im Chat hier irgendwelche Sachen schon vor uns hat, die wir Stimmt. Der sitzt immer auf seinem Lost Place und sammelt Kronkorken. Ne? Jetzt gucke ich gerade. Und dann, das nächste ist jetzt der Hammer, ne? Das aus Bayern. Ich glaube, das ist den meisten noch gar nicht klar. Das wurde so am Rande da vermeldet. Ich glaube, das kam von Palk auf Twitter oder so. Ich habe das durchgelesen und ja. Alter, das macht eigentlich fast Cashen. Also es geht um wie heißt das Ding oben, meine Bayern.recht Verkündungsplattform. Also fällt ja auch nichts mehr zu ein. www.verkündung-bayern.de. Und da gibt es irgendwie BAYMBL/2020-755. Das hat der bayerische MBL, was immer das jetzt ist, Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, Nummer 755, am 16.12.2020 veröffentlicht. So, und da gibt es einen ganz entscheidenden Teil. Das genau, ist, da geht es um das Betretungsrecht. Ja, mach du das mal. Das ist 1.3.1. Genau. Betreten im engeren Sinne nach Artikel 27 Absatz 1 Bayerisches Naturschutzgesetz. So, Artikel 27 Absatz 1 berechtigt den Fußgänger zu jeder Jahreszeit in allen Teilen der freien Natur unentgeltlich zu wandern, zu gehen oder zu laufen. Das Betretungsrecht ist nicht beschränkt auf Wege und umfasst auch die Befugnis, sich auf diesen Flächen zum Zwecke der Erholung aufzuhalten, dort zu rasten und zu verweilen, sofern nicht Einschränkungen nach Artikel 30 vorliegen. Darüber hinausgehende Betätigungen, zum Beispiel das Aufstellen von Wohnwagen, von Tischen, Stühlen, das Zelten, sind im Freien durchs Betretungsrecht nicht gedeckt und bedürfen öffentlich-rechtlicher Vorschriften, die der Zustimmung des Eigentümers. Auch das Zurücklassen von beweglichen Sachen in der freien Natur, in Klammern, zum Beispiel Geocaching, ist nicht vom Betretungsrecht umfasst. Vergleiche Artikel 38 Absatz 1 mit Ausnahme von Bohrhaken, die zur Sicherung beim Klettern dienen. Ja, das ist ein ganz schöner Hammer, ne? Damit können die Cachen ganz schön kaputt machen, wenn die das wirklich durchziehen. Das bezieht sich aber nur auf Naturschutz, ne? Ja. Ja, aber das ist das Naturschutzgesetz, aber es geht um Erholung in der freien Natur. Genau. Das steht. Also Betretungsrecht ist jetzt hier der Wald auch gemeint, offensichtlich nicht nur der unter Naturschutz steht. Das ist zu befürchten. Es bezieht sich zwar immer auf das Bayerische Naturschutzgesetz, aber das bezieht sich offensichtlich auf die Natur und nicht auf die Natur und nicht genau nicht speziell Naturschutz ausgewiesen. Von daher gilt das tatsächlich auch für normalen Wald. Es steht oben bei 1.2, das Betretungsrecht bezieht sich grundsätzlich auf alle Teile der freien Natur. Genau. Eigentlich darfst du in keinem Wald jetzt mehr einen Cache legen in Bayern. Nach diesem Gesetz. Wenn Groundspeak sich dran hält, dürfen sie dort keinen mehr publishen. Wollen wir mal NAs loggen in ganz Bayern? Ja, die haben dann wahrscheinlich. Hast du dann Bestandsschutz? Kannst du eigentlich nicht haben, ne? Nee, also beim Gesetz kannst du von nicht angemeldeten Geocaches keinen Bestandsschutz haben. Die Frage ist ja, das haben sie jetzt verkündet, ne? Ist das jetzt ganz neu oder ist es nur angepasst worden? Gab es das vorher schon? Ich vermute, dass das vorher auch gab, dass das nur erweitert wurde. Das wird ja auch mal überarbeitet, sowas. Ist ja diese Verwaltungsvorschrift. Also das hört sich an, als wenn es überarbeitet wurde. Gehe ich jetzt mal von aus. Weil das haben sie ja nicht neu geschrieben. Das gibt es ja mit Sicherheit schon. Nee. Nur Geocaching ist wahrscheinlich dazugekommen, vermute ich. Also das ist wirklich, das ist schlimmer als alles andere, als dieses Köln-Gebrumsel da. Köln-Gebrumsel und was sie da alles hatten und was für einen Aufstand gemacht haben. Aber das hier ist hier so ganz heimlich unter dem Tisch durch und auf einmal zack. Ne? Ja, wesentlich heftiger. Tja. Also da habe ich echt, als ich das gelesen habe, habe ich geschluckt. Da habe ich gedacht, und jetzt muss man befürchten, die anderen Bundesländer ziehen nach. Denn ist Geocachen aber schneller tot, als du gucken kannst. Ja, das wäre dann so. Dann kannst du anfangen, nur noch Labs zu machen. Ne? Ja. Graf Zahl schreibt gerade, habe schon Publish Stop Corona vielleicht nur vorgeschoben. Genau. Ja, das ist mal ein paar Verschwörungstheorien, ist doch auch mal was Feines, oder nicht? QDSM nennen wir uns dann. Ja. Die querende Mehrheit, ne? Ja, genau, die Querdenkermehrheit. Ja, nee, also ist wirklich. Das ist schon hart. Also ich habe das gestern Abend hatte ich mir das mal durchgelesen und habe gedacht, was heißt denn das eigentlich ganz genau? Und dann habe ich es zweimal durchgelesen und habe dann gedacht, ja, du darfst grundsätzlich. Jeder Wald, der freie Wald, also. Jeder Wald in allen Bereichen, nicht nur außerhalb von Wegen, nein, in allen Bereichen im Wald, in jeder Natur. Keine beweglichen Teile. Also ich weiß nicht, falls wir irgendeinen Juristen haben, so in der Hörerschaft, der da so ein bisschen das grob beurteilen könnte, wäre mal interessant. Also ich verstehe es dann wirklich so, dass das durchaus dafür genutzt werden könnte. Ja, ja. Ich sag mal, die werden natürlich ganz ehrlich nicht bayernweit sagen, hier, es gibt jetzt in der freien Natur keine Caches mehr, aber ich sag mal, allein schon um nicht nur Naturschutzgebiete zu schützen, sondern da geht es ja weiter Bio, dann gibt es ja diese FFH-Gebiete. Ich und weiß aber gar nicht, vergiss nicht, das Söder. Also. Ja, gibt ja. Auch ich alles zu. Maribi sagt, er schaut sich das mal an. Also wenn du da irgendwie ein bisschen fachlich kundig bist oder jemanden kennst oder einen kennst, der einen kennt, ne? Das wird uns mal interessieren, was da jetzt wirklich. Nö, er sagt, kann aber ja nicht wirklich sein. Doch, warum soll es nicht so sein können? Eigentlich, wenn ich jetzt nicht Kescher wäre, würde ich ja sagen, ja, wieso ist das normal? Da kann doch nicht jeder seine Plastikscheiße im Wald verstecken. Also, ja, bin mal gespannt. Also, auf jeden Fall schwierig. FFP2-Gebiet. Ah, herrlich. Ah, wird, ja, dann haben wir, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, also diese Idee, Sterne für Loks vergeben. Ich glaube, also dann haben wir Tote. Also ich weiß nicht, wo habe ich das in die Tage gelesen? War das bei dem Blümchenblog? Haben die was geschrieben zu den Sterne bei den Lab-Caches? Die Sternebewertung wird er sich mal angeguckt. Und das war gar nicht mal so uninteressant. Ich glaube, beim Blümchenblog war das. Der hat sich das mal angeguckt und hat festgestellt, dass dieses Log-Verhalten da entweder gibt fünf wie Sterne. Wie heißt denn der Blog? Das Blümchen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, die Blümchen, hier, Interceptor. Ist die nicht, Interceptor. Das ist nee, ich bin da auch durch Zufall drüber gestoßen. Da haben wir es. So, und er kam im Schluss endlich dazu, das war ein relativ neuer Beitrag. Sterne versus Herzen, das war's, genau. Das ist der neueste Beitrag vom 5. Januar. Fass mal kurz zusammen, weil da steht ja so viel. Genau, es ist im Endeffekt so, dass er festgestellt hat, die Leute geben entweder 5 Sterne für ein Lab, egal wie gut er ist, oder nur 1 oder 2 Sterne. Aber echt? Es gibt nichts dazwischen. Und das ist mir aber auch schon ganz oft aufgefallen. Nicht nur hier, auch so, wenn du bei Google-Bewertung guckst, entweder volle Punktzahl oder nur ein. Also so irgendwie so 3 oder ne, gibt es ganz selten. Da bin ich ja völlig denn aus. Also ich bin wirklich bei mir. Ich habe gerade jetzt zuletzt 3x3 gegeben, weil ich immer guck, wie ist der? Also hat er mir gefallen, ist klar. Das ist immer eine Grundvoraussetzung. Mhm. Wenn kein Bonus bei ist, gebe ich ihm schon mal nur 4, weil mir fehlt wirklich immer noch die Dose. Das ist das Einzige, was mir ein Lab stört, wenn ich danach nicht wenigstens noch irgendwo den Bonus die Dose mal suchen kann. Das fehlt mir dann irgendwie. Und wenn dann noch irgendwelche Fragen nicht ganz klar waren, dann kriegt er 3. So, und weniger gebe ich nicht, weil ich weiß, dann geht das Gepöbel wieder los, das will ich gar nicht. Aber 5 vergebe ich wirklich nur, wenn er mir auch, also, nö, da passt, ich schreibe dafür allerdings nie Logs. Weil ich einfach keinen Bock habe, auf dem Handy da rumzutippen. Und zu Hause habe ich dann keine Lust mehr, mich hinzusetzen und das nochmal wieder nachzuholen. Also, das ist mir, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich da endlich mal keinen Log schreiben muss. Ja, also, und bei mir ist das so, ich vergebe sehr, sehr selten 5, sehr selten. Ja, das ist mir auch selten, ja. Immer sage, 5 ist ja perfekt eigentlich. Ja. Mehr geht ja nicht. So. Genau, da muss ich mir einfach noch was für offen lassen, genau. Genau, und das mache ich bei zum Beispiel bei Google, bei irgendwelchen Bewertungen von irgendwelchen Unternehmen oder was auch immer, mache ich das auch. Da 4 gebe ich häufiger schon mal, wenn es mir wirklich gefallen hat, aber es ist halt, so, perfekt ist halt noch mehr. Und ich gebe auch durchaus auch mal 2 oder 3, ne? Also das. Ja. So. Also bei Google habe ich das komplett aufgehört. Da wurde ich irgendwann so mal von einem bepöbelt. Da habe ich gedacht, scheiße, ist mir doch egal, mach das doch alleine. Aber so, wo ich was geben muss, also jetzt bei den Lab-Caches, die Sterne vergebe ich denn und das reicht aber auch. Ja. Und deswegen, ich denke mal, wenn du zum Beispiel so ein System hättest von, ich sag mal, 5x5 Sterne, ne, dass du bewerten kannst, wie hat dir die Location gefallen? Wie haben die Frage? Also ein bisschen aufgesplittet. Ja, ne? Aber das ist, da hätte ich keinen Bock drauf. Nee, das macht auch keiner mehr. Ne? Das wäre nee. Gut. Nee, das wäre zu viel. Ja. Du warst auch noch nicht auf dem Bild der Bergklassischer 5 Sterne. Der hat von mir 5 Sterne bekommen. Nicht, weil er besonders gut war, sondern einfach, weil er für mich besonders gut war. Weil es einfach die Fragen natürlich witzig sind, wenn man da selber was mit am Hut hat. Also keine ja, Frage. Leider, meine Bankverbindung gebe ich dir dann noch. Ne? Ach, das hätte ich auch noch ich vergessen. Da kennst du noch, ist er nicht verjährt. Ist er noch gerade mal ein Quartal her. Ne? Ja, okay, dann kann ich nochmal Nachforderungen machen. Stimmt. Nee, also von daher finde ich so ein Sternesystem ist eigentlich besser als ein Favoritensystem, finde ich immer, weil du es noch ein bisschen defiziter zeigen kannst, ne? Wie gut ist er wirklich? Ja, klar. Ich wäre also grundsätzlich bei so einem, und gerade für Loks, ne, wäre das halt auch eine gute Idee, ne? Dass du wirklich mal die Leute auch mal bewerten kannst, dass man sie, das heißt, also Log-Einträge sind aber nicht so, ne? Ich ärgere mich manchmal auch über Logs, wo dann nichts drinsteht, wo du denkst, was soll denn das, ne? So, zumindest mal schreiben mir jetzt gefallen oder ich fand's lustig oder nette Location oder keine Ahnung, ich musste pullern und konnte nicht lange da stehen bleiben, was weiß ich. Aber wenn ich jetzt nichts reinschreibe, passiert exakt nichts, ne? Dann erscheint doch auch nichts. Nee. Ja, dann ist das ja auch okay. Dann tue ich da ja keinem mit weh, so meine ich das. Nee, ich wie gesagt, ich mache da einen Stern noch ran und dann ist auch gut. Dafür sind sie mir dann auch zu langweilig. Sie sind halt echt dafür da, dass man, so wie jetzt, so wie heute, wenn ich jetzt ausgekonnt hätte, suchen hätte man nicht können wegen dieser Schneematsche-Kacke da, aber ich hätte einen Lapcash machen können. So. Aber der begeistert mich dann jetzt auch nicht so sehr, dass ich da noch was reintippen will. Dafür nutze ich es halt auch, weil ich cache halt viel morgens oder abends nach der Arbeit. Im Moment ist halt immer dunkel. Da ist so ein Lab-Cache mal ganz gut, weil oftmals sind die irgendwo, oder man kann sie ja raussuchen, wo man erkennt, okay, da musst du wahrscheinlich irgendwelche historischen Schilder oder Hinweise ablesen über Stadtgeschichte. Dann ist meistens irgendwas Beleuchtetes in der Nähe. Zur Not hast du eine Lampe dabei. Ne? Also das kriegt man halt immer irgendwie hin. Während ich zum Beispiel jetzt ein Padling oder so, brauchst du nicht suchen im Dunkeln. Das kannst du vergessen. Ne? Das kann man machen, aber da hab ich keinen Bock zu, ehrlich. Nee, dann guck mal, was eine schöne Überleitung. Dann passiert es dir wie mir, dann sucht man da so heimlich. Und wurde ich jetzt tatsächlich echt irgendwie nach 16 Jahren Cachen das erste Mal richtig von den Bullen hops genommen. Ich hatte ja schon einmal mit der Wasserschutzpolizei da, dass sie uns befragt haben. Aber diesmal tatsächlich so das erste Mal, ja, ich muss mal gerade überlegen. Nee, in der Bushaltestelle wurden wir auch, aber das hat nichts mit Cachen zu tun gehabt. Das war, weil wir da gegrillt haben. Nee, war das erste Mal, dass tatsächlich beim Cachen die Polizei kam. Ich bin da wirklich, ich musste von der Mittagspause sehr zügigen Schrittes dahin, damit ich das überhaupt schaffe in der Mittagspause, durch Harburg. Und dann komme ich da an und dann steht da wirklich 10 Meter daneben Bullenauto. Dann hast du ja schon die Schnauze voll, weißt du, hast du eh keine Zeit und jetzt stehen da die Bullen. Und zwei Polizisten unterhalten sich mit irgendeinem in Zivil. Naja, habe ich gedacht, gut, dann war da auch noch so ein Bunker. Guck's erstmal auf der anderen Seite. Ich wusste ja nicht, wo der Cache versteckt ist. Und dann bin ich auf der anderen Seite vom Bunker, hab da gesucht. Da war er nicht. Gehe ich nach vorne, da sehe ich das Bullenauto gerade wegfahren. Ich dachte, ach klasse, den kannst du ja doch noch suchen, ne? Und der Zivilist packte gerade irgendwas in die Innentasche ein und so. Und dann bin ich dahin, zu suchen am Bunkereingang. Kommt dieser Zivilist da vorbei. Kommen Sie von hier? Ich sag nee. Und echt schon so ruppig, ne? Weil ich dachte, nee, wenn du jetzt noch nett bist, denn das sind ja so Leute, die labern dich denn ja auch zu Tode. Los. Und ich hatte eh keine Zeit und ja, wohnen Sie denn hier? Ich sag nein, auch nicht. Ich dachte, jetzt geht er, zieht er seinen Ausweis. Ja, ich bin Zivilpolizist. Was machen Sie denn da? Ich glaube, er war auffällig irritiert. Ich musste echt laut loslachen. Ich konnte echt nicht mehr. Und dann sag ich ihm, ja, ich geocachen. Ach so, ja, alles klar. Sagt, das ist ja das Einzige, was man jetzt machen kann bei Corona. War echt nett, der Typ. Und zog dann seiner Wege. Aber das war echt süß. Das war das erste Mal, dass ich auch mal erwischt wurde. Das musste ich doch mal mit reinnehmen. Irgendwie hatte das was. Aber gibt's in der Ecke ein Drogenproblem da irgendwie? Nee, sie haben wohl in der Fischberger Heide hier, haben sie irgendwie vom halben Jahr, irgendwie gab's da wohl Schüsse, zu hören. Ah, okay. Gefunden und so haben sie nichts, aber es wurde geschossen. Und dann haben sie da natürlich ermittelt. Und ich weiß auch nicht, wie die das immer machen. Das, man muss ja auch den Hut sehen vor diesen Polizisten. Ne? Irgendwie haben sie dann da wohl auch rausgekriegt, dass da wohl Drogenkrieg herrscht. Ah, okay, okay. Dass da wohl wirklich so irgendwelche Drogenverticker sich gegenseitig beschossen haben und so. Und deswegen war hier ganz viel Vorbereitung. Und jetzt vor einem Monat oder was haben sie hier wohl im südlichen Hamburg, wohl echt in Harburg und Co. hauptsächlich, auf Fischbeck wohl auch, oder Neugraben, so die Ecke, etliche Wohnungsdurchsuchungen alles gemacht und wohl auch richtig einen großen Schlag gegen diese Drogenverkäufer da gemacht. Also nicht gegen Frieda Reis, sondern gegen so richtige große Verkäufer. Ja, die verkaufen ja nicht, die würden ja alles... Genau, die hauen dann alles selber weg. Solche nicht, sondern so richtige Verkäufer. Und ich schätze mal, dass das damit zu tun hatte. Weiß ich nicht, aber vermute ich mal. Die Ecke da spricht da so für, dass es so heimfällt. Das würde schon passen. Und ich hatte auch von hinten geguckt und habe gedacht, naja, hier kann es nicht sein, da sind die Scheiben schon eingeschlagen. Das war auch wo ganz anders, auf einer anderen Straßenseite. Aber ich konnte halt nicht in Ruhe suchen, weil da hätten sie mich sofort gesehen. Ja, ja, ja. Nee, also Zivilpolizist gibt's öfter in Harburg, so ist es nicht. Aber wenigstens wusste er Bescheid und war dann auch relativ entspannt. So. Ja, der wusste also sofort, was das ist und so. Wie gesagt, hat er noch einfach danach gefragt, sagt er, ich fand das auch so süß, weil er das sagte, du ist das Einzige, was man während Corona mal machen kann. Also du siehst, der sah das wirklich locker. Der hat wahrscheinlich sowieso schon das öfter mal einen Cash in der Hand gehabt, weil er dachte, das ist ein Drogenversteck. Ne? Da gehe ich fast von aus. Ja. Ja. Also er sah auch echt so aus wie einer von denen. Also deswegen denke ich mal, dass er tatsächlich in dem Bereich auch. Das Problem ist ja immer, ich hab in meiner Feuerwehr, in der ich quasi am Geburtsort, da hatten wir jemanden von der Polizei in Hamburg, der war halt auch verdeckter Ermittler, beziehungsweise Zivilstreife immer, auf der Reeperbahn. Er sagte, das Problem ist, du kannst irgendwann, kannst du dich gar nicht mehr verkleiden, weil ich schon bei dir in die Ecke komme und sage, ey, Peter! Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein Problem ist. Und deswegen ist es aber ganz lustig, wenn man da mal so gesehen hat, wie die da teilweise so als Zivilstreife rumlaufen und denkst, ey, das ist ja auch ein Traumjob, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich möchte alleine mit dem wieder so zu tun hast. Nee, ja. Das muss ich mir jetzt meinen. Siehst du, da muss er einen wie mich, der da echt, ich muss ja auch sehr seltsam aussehen. Ich stehe da in so einem Bunker und fummel da am Eisen rum. Auch schon seltsam. Da hat er gedacht, mir lieber schnell ansprechen, bevor er noch die Hose auszieht. Ne? Ja, mir lief auch die Suppe. Ich wusste da echt, ich hatte ja wirklich Eile. Ich hätte ihn auch fragen können, ob er mitsucht, aber ich. Ja, nee, das. Wollte er wahrscheinlich nicht. Nee, ich hatte es mir auch schon erklären lassen, weil ich hatte, bevor die mich angesprochen hatten, hatte ich schon die Deichgräfin angerufen und gefragt, sag mal, wo liegt der Cash? Ich sage, hier ist alles voll Bullen. Ich habe jetzt nur die Chance, schnell zuzugreifen, sonst wird das hier nichts. Und dann hatte ich schon, ich wusste dann schon, wo er liegen soll. Ah, okay. Naja, aber war ganz nett. Also ich bin jetzt auch tatsächlich mal kontrolliert worden, zumindest. Nach so vielen Jahren und so vielen Funden. Ja, ja, Wahnsinn. War echt überraschend. So, dann haben wir noch. Oh, jetzt kommen wir. Heute sind wir gar nicht so schlecht in der Zeit, aber jetzt schaffen wir es doch wieder nicht. Ich wollte sagen, die 2 Stunden sind gleich. Ja, naja. Nützen große Dosen wirklich was? Also da kam ich durch den einen Kommentar drauf. Da bin ich auch immer noch nicht so. Also ich sag mal so, wenn ich so an meine Anfangszeiten, ich habe Mitte 2010 angefangen und wenn du da einen Regular gesucht hast, ne? Dann war da wirklich, da habe ich dann mal vorgesessen und gedacht, oh, was ist denn hier alles drin? Da hast du auch eine richtige, meistens hast du sogar die Amu-Boxen gehabt. Und ja, stimmt. Auch ein vernünftiges Buch drin. Und da war auch wirklich was zum Tauschen mal drin. Und da waren auch mal durchaus mal 2 oder 3 TBs oder Coins drin. Ne? Ja. So, heutzutage, also große Dosen kannst du ja auch nicht suchen. Wenn ich dann losgehe, wie neulich, wo ich einen Regular gesucht habe, da passt ja nicht mal die Hälfte von meinem 5-Euro-Schein diagonal über die Dose. Das war ja noch nicht mal ein Small. Also die Leute wissen ja überhaupt nicht, ja, das ist mir auch Schleier. Wie groß die Dose eigentlich ist. Ja, ja. Dann meinen sie, das Vogelhaus definiert dann irgendwie die Größe oder so. Ja, aber dann definiert mir beim Pettlinger der Baum die Größe des Caches, dann ist es ja immer ein Large. Ne? Also und ja, schwierig, ja. Also du kannst nicht mehr filtern nach großen Dosen, um wirklich mal welche zu suchen, weil die halt immer ganz falsch deklariert sind. Wenn du eine große findest, ist da irgendwie nur Müll drin. Also das Problem sehe ich aber muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ich habe früher immer, ich hatte früher abonniert diese Donald-Hefte, weißt du, diese Dicker. Ja. Und die habe ich immer mitgenommen und da reingetan. Oder auch wirklich Bücher, DVDs und alles mögliche. Und heute schleppe ich das, ehrlich gesagt, aus Faulheit auch alles nicht mehr mit, muss ich ja zugeben. Also ich hab bevor der Junior keinen eigenen Account hatte, ja, habe ich halt immer auch was dabei gehabt zum Tauschen, so ich sag mal hier vom Happy Meal oder vom Ü-Ei nicht unbedingt, aber so auch so aus irgendwelchen Heften, ne? Dann irgendwie, man hatte so ein Lego Star Wars Heft oder so, hat ja doppelt, dann haben wir so eine Lego Figur, also irgendwas, ich sag mal so im Bereich vielleicht vom Wert vom Euro oder so. Ja, ja, klar. So, das hat er mitgenommen zum Tauschen, so 2, 3 Sachen hatte ich immer in der Tasche. Wir sind es aber nie losgeworden. Also entweder hast du dann nichts drin, wo dann hat er gesagt, nee, das möchte ich aber nicht tauschen, weil das ist ja nur noch Müll hier, dann waren da irgendwelche abgebrochenen Sachen oder halbe Sachen. Oder das war schon so abgesifft. Das hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben. Da hättest du wirklich, ich sag mal, wenn du hättest du mindestens 2, 3 Tauschgegenstände loswerden können. Ne? Und ich hab immer nur was reingetan, ich habe auch selten was rausgenommen. Also das. Ja, und ich habe früher, am Anfang dachte ich, das gehört dazu, ne, man tauscht was. Ne? Ja, war ja auch so, ja. Genau, habe das auch dann immer so gemacht, weil ja auch zu der Zeit wirklich die Paddlinge in der Unterzahl waren. Da hast du ja wirklich, ein Small war ja eigentlich normal, dass du so eine kleine Tupperdose gefunden hast. Und ich habe ja mal irgendwann ein TB-Hotel gehabt, das habe ich wirklich gut bestückt. Das war ja so ein kleiner, so groß wie ein Kühlschrank ungefähr. Ja. So eine kleine, weiß ich, 60 Liter Kühlschrank. So ein, ja, klar. Ne? Und da war immer, der war voll. Da waren DVDs drin, da waren Bücher drin, da waren Spielsachen drin. Kuscheltiere eingepackt in Folie, so. Ne? Ja. Da konntest du alle 4 Wochen hinfahren und den ganzen Flash wieder neu komplett bestücken, ja, weil entweder wurde nur rausgenommen oder dann wurde halt nur Mist reingetan. Ja. Also ganz selten wurde vernünftig getauscht. Ich glaube, also das, da hat sich Geocaching leider davon wegentwickelt. Deswegen sind große Caches oder große Dosen eigentlich nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, ich wollte sagen, ich finde sie mittlerweile tatsächlich auch. Ich bräuchte die auch nicht mehr. Also mir reicht, also ich mag diese Mikroscheiße und so nicht, gerade im Wald nicht. Das sehe ich auch so. Aber ich mag zum Beispiel wenn diese Lock-and-Lock-Dosen, das finde ich eigentlich am schönsten. Das ist die richtige Größe. Also small. Reicht mir. Da kann ich was reintun, da kriegen wir mal eine Woodcoin rein und so. Also das, was heute so aktuell ist, das kriegt man da untergebracht. Ein vernünftiges Logbuch und so, da passt das für mich. Das muss ich sagen. Was soll dein Sohn auch mit einem wattierten Radiergummi mit blauem Faden dran? Ohne Flachskleider, davon habe ich tatsächlich im letzten Jahr, glaube ich, bei gefühlt, ich sag mal, vielleicht 10 Caches, die ein bisschen größer waren, war in 2 so ein Ding drin. Wo ich dann auch mal denke, Leute, was soll. Aber unbenutzt. Unbenutzt, noch eingeschweißt, aber wenn die Dose nicht richtig dicht ist, ne? Also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Kannst du dir vorstellen, dass der auch nicht mehr richtig eingeschweißt war, ne? Ja, fällt einem nichts mehr zu ein, ja. Ja, ja. Das, also deswegen, Haribo-Tüten, genau, also das, also ich weiß nicht, da, es ist tatsächlich so, ich freue mich wirklich über eine Small-Dose, wo halt ein vernünftiges Logbuch drin ist, so eine kleine Klatte, so eine ganz kleine, was sind das meistens, A7 oder A8, keine Ahnung, wie die Größe heißt, wo man dann auch mal vernünftig mal reinschreiben kann und wenn dann vielleicht tatsächlich mal eine Coin drin liegt oder Woodcoin reinpasst, dann bin ich glücklich, weil eine große Ammo-Box, wo nur ein Logbuch drin ist, brauche ich auch nicht mehr. Aber guck mal, ich habe es ja noch gar nicht bekannt gegeben, aber wir kämpfen da jetzt gegen an. Ich habe ja auf Twitter irgendwo kam, auf Facebook kam, ich weiß, oder Twitter ist mir auch egal. Laser Mario macht ja jetzt Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ne? Ja, habe ich gesehen, genau. Wenn du bei ihm was jetzt bestellst, kriegst du so einen Gewinn-Token. So ein Los quasi. Ich fürchte auch so ein Plastikding. Leider muss man selber dann aufpassen, ob man noch gewonnen hat. Das finde ich nicht ganz so gut. Das ist das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Aber auf jeden Fall kriegst du dann Los und dann verlost er da irgendwas. Immer ganz klar, das läuft da auch nicht gerade rund bei ihm jetzt. Dadurch, dass es keine Events gibt, dürfte das der Corona auch ganz schön spüren. Ja. Ohne Wenn und Aber, da kann man sich ja vorstellen. Und halt gedacht, Mensch, er hat eigentlich nichts für uns. Und Woodcoins haben wir ja gerade bestellt. Also ich will ja nur noch nicht alle 2 Monate Woodcoins bestellen. Das ist mir ja auch zu teuer irgendwann. Hab mal durch seinen Laden gewühlt und wir arbeiten jetzt gegen an. Ich habe bestellt für uns 100 Bleistifte. Und zwar genau die in so ein Paddling passen. Paddling passen, genau. Ah, diese schön in Blau. Es gibt die leider nur in einer Farbe, also nicht in unserem Blau, aber wenigstens überhaupt in Blau. Mit unserem www.podcastkeller.de dann dort, debuddy.de drauf. Ah. Und davor steht sogar noch DSM 2,5, genau. Damit als erstes, wenn Sie das benutzen, erstmal verschwindet DSM 2,5 und dann bleibt der Link aber noch eine Weile stehen. Ach, ich sehe. Ja, okay. Ich sehe es auf seiner Seite da. Okay. Ja. Davon werde ich dir dann auch nochmal irgendwann wieder, muss ich mal sehen, ob ich wieder nach Schneewerdingen komme, dir mal ein paar reinschmeißen, die können wir dann auch gut verteilen. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist ja sogar auch was Praktisches. Ja. Weil ich dachte auch, vor allen Dingen, ich glaube, die 100 Stück kosten 30 Euro oder so, also da reden wir echt von überschaubaren Summen. 28 Euro steht hier, 100 Euro. Ja, genau, ja, kommt noch Versand dazu oder was, aber also vielleicht egal. Bei Farbe ein bisschen mehr, ja. Ja, also auf jeden Fall, hab sie ohne Radiergummi genommen, die finde ich immer sinnlos. Bei Radiergummi musst du mal aufpassen, dass nicht nachher noch ein blauer Faden raushängt, ne? da geht das schon los. Nee, aber den fand ich gut, also wie ihr seht, wir geben uns auch Mühe, ne? Ja. Wir haben unseren Bildungsauftrag, wir verteilen jetzt auch, damit keiner mehr diese Kackstempel benutzen muss, verteilen wir jetzt auch Stifte. Es gibt übrigens auch die Kugelschreiber bei ihm, die Uniboards. Ich guck gerade. Und die schreiben wirklich gut. Ja, aber die kosten natürlich, also die sind mir zu teuer, um sie so in 50er Paketen zu verteilen. Die kosten glaube ich 4,50 € oder so ein Stück. Das ist tatsächlich, also das ist, ich wusste gar nicht, dass er sowas auch hat. Ich gucke zu selten auf seine Seite. Wie gesagt, ich gucke dir jetzt so nach, ich will da nichts gewinnen, also ehrlich, ob wir jetzt was gewinnen oder nicht, es würde sowieso jetzt bei unserem nächsten Event wieder weitergegeben werden. Ja, ja. Aber ich fand es einfach, wie man, ja, könnte man ihn ja auch mal unterstützen jetzt, weil es läuft bestimmt nicht gerade gut im Moment. Und das mit den Bleistiften fand ich auch noch eine Top-Idee. Das ist eine gute Idee, das ist tatsächlich wirklich, das finde ich gut, sehr schön. Ja, also wir tun was. Genau, wir sollen ja alle ein bisschen zusammenhalten, das machen wir damit. Dann haben wir, warum Tradi-Trails statt Multi? letztere hat doch einige Vorteile. Da hatten wir alle gebeten, mal was zu schreiben. Das ist ja, also das ist ein Patent, das funktioniert in unserem Podcast offensichtlich nicht so gut. Das hat nicht so eingeschlagen. Aber vielleicht ist es auch über Weihnachten ein bisschen verloren gegangen. Ne? Nee, ich glaube einfach Kommentare, ja, das machen sie gerne alle viel. Das fand ich auch gut, das freut mich auch immer noch jedes Mal. Aber so zum Thema was dazu, das wollen, glaube ich, gar nicht so viele. Die wollen eher was hören. Ist ja okay, also das meine ich jetzt gar nicht negativ oder so, sondern es fiel mir nur so auf. Von daher, was wollen wir zu dem Thema groß sagen? Wir sind uns einig. Genau, und ich finde immer so, also auch als Owner, ne, bevor ich mir überlege, so ein Powertrail zu legen mit lauter Paddling oder was auch immer, lauter Tradis, ist es doch in vielen Bereichen wesentlich angenehmer, ein Multi draus zu machen. Du hast weniger Wartungsaufwand. Ne? Kommt natürlich darauf an, wie du den Multi aufbaust. Aber wollte ich gerade sagen. Wenn du diese Bilderablauf-Multis hast, musst du halt aufpassen, dass du was erwischt, was jetzt die Vegetation nicht so betrifft oder so nicht, dass der Baum gefällt wird oder zu doll wächst und du erkennst ihn nicht mehr. Aber es gibt ja genug Möglichkeiten, den Multi so zu gestalten, dass die Zwischenstationen wartungsfrei sind und Ablesestationen sind, und dann machst du halt zum Schluss ein Final. Und dann hast du weniger Wartungsaufwand. Die Natur wird auch ein bisschen mehr geschont. Es wird nicht an jedem Wegpfosten irgendwo ein Paddling gesucht in der Erde und sieht nachher aus, als wenn drei Horden Wildschweine durch sind. Und ja, aber ich glaube, der Wartungsaufwand ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende, weil entweder bist du einer, der wirklich Wert auf Wartung liegt, dann machst du die eh, oder es ist dir egal, dann ist dir beim Tradi auch nicht schlimm, wenn einer weg ist, machst du ihn direkt fertig. Also das glaube ich, noch nicht mal so das Problem. Ich glaube, es geht mehr um dieses Punkte, Fame, Loks, die da reinkommen. Weißt du, wenn du so einen Tradi-Trail liest, ja, dann kommen sie an. Halt 50 Loks am Tag statt einem. Ja, das stimmt. Und vielleicht stehen da manche drauf. Das zum einen natürlich hast du noch den Vorteil, wenn du natürlich statt ein 12-Station-Multi machst du 12 Tradis plus einen Bonus. Ne? Ja. So, und dann hast du natürlich dementsprechend, da kommen die Horden an. Ne? Ja. Für dieselbe Strecke abzulaufen, für einen Punkt kommt keiner. Ja, und du kriegst sogar wahrscheinlich sogar noch mehr Favoritenpunkte, weil die sind ja geil genug auf Punkte, um dann gibt's meistens für den Bonus immer schon einen Favoritenpunkt, egal wie scheiße die Runde war. Ja, genau, weil du hast ja allein durch die 10 Loks schon wieder einen Favoritenpunkt bekommen. Ne? Kannst du sagen, den einen gebe ich jetzt mal für die gesamte Runde, weil, ne? Ja. Captain Griechstrom, du sagst, was soll ich mit 50 Loks, die alle gleich lauten? Ja, du vielleicht nicht. Es gibt aber mit Sicherheit genug, die interessiert gar nicht, was in den Loks stehen. Hauptsache, sie kriegen die. Die finden das einfach geil, 50 Loks zu kriegen. Ja, und irgendwann kommt einer raus mit so einer Challenge, wo dann drin steht, wenn du als Owner pro Tag 87 Loks im Durchschnitt hast, über ein Jahr, genau über 365 Tage, dann darfst du diesen locken. Da kannst du auch noch mit rechnen, ja. Ja, das habe ich jetzt jemanden auf die Idee gebracht. Hier, nee, ne? Gibt's überhaupt noch Challenges? Ich glaube, man darf noch welche machen, oder? Ich dachte, also die haben sie, ja noch? Ja, das ist Grandfather, aber haben sie die nicht eingestellt? Ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe neulich mal gesehen, so alt war die Challenge noch nicht, dass es die noch gibt. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Wobei dazu passend haben wir immerhin eine Aussage mal gekriegt. Was kommt da? Ja, aber nicht bestimmt mit solchen Bedingungen. Okay. Ja, okay. Barney meinte, er mag nämlich Trails, weil er da einfach mehr Erfolgserlebnisse hat. Und weil er wenig Gelegenheit zum Cashen hat, mache er keine langen Berechnungen. Das fand ich gar nicht mal so. Nein, das ist ein Argument, das ist auch das, was bei mir manchmal so zieht, wenn ich sage, jetzt habe ich mal gerade Zeit, jetzt mache ich dann doch vielleicht eher ein Tradi. Ja. Das ist durchaus nachvollziehbar, ja. Die wilden Berechnungen ist ja sowieso noch so ein Kapitel für sich, ne? Also da frage ich mich ja sowieso immer. Ja, was das soll. Genau, ne? Warum man zum Thema Lab-Caches auch, ne? Es gibt ja einige Labs, die ganz zum Schluss in der fünften Station einfach die Final-Koordinaten für den Bonus haben. Ja, das finde ich gut. Genau. Ich frage mich sowieso, warum man das nicht grundsätzlich so macht. Ja. Du das kannst, Einfachste, ja. Ja, ne? Oder beziehungsweise nicht dann einfach die Buchstaben. Zahlenkombination so macht, dass man am Ende einfach nur noch einsetzen muss, nicht noch anfangen muss zu rechnen. Ja, ne? Ja. Also das, gerade bei Labs, die sind gerade immer einfach gestrickt, da sollte es auch einfach bleiben, sich auch so. Also das Argument kann ich durchaus auch verstehen. Also ich habe in den letzten 2-3 Jahren, merke ich das bei mir selber auch, dass wir von viel von Multis eher Richtung Tradis gegangen sind, weil die Auswahl ist auch höher. Das sowieso, ja klar. Und man kann sich aus Tradis auch wunderbar eine Runde bauen. Also ich sehe nicht so, dass ich für 3 Tradis losgehe, sondern dann baue ich mir trotzdem eine 10-Kilometer Runde davon zusammen. Und wenn dann eine Station nicht da ist, dann kann ich trotzdem die anderen machen. Ja, das ist das, was bei Multi der Riesennachteil einfach ist. Wenn du dann kurz vorm Final stehst und findest die Kackstation nicht mehr. Ja, ja, genau. Oder am besten noch ein Wandercache über 30 Kilometer, wo ich am Ende dann noch ein Rätsel am Cache lösen soll, wo ich so richtig dann abkacke. Nee, Marevi schreibt, dass die Owner sind einfach zu blöd, einen vernünftigen Multi über zig Stationen zu machen. Ist zu aufwendig. Das stimmt gar nicht. Das glaube ich auch nicht. Also das, ich sag mal, ein Listing anlegen oder halt auch ein Listing, ist man eine Strecke auszuarbeiten. Ich glaube tatsächlich, dass der Multi sogar noch schneller geht, weil du musst sonst ja 15 Tradi-Listings anlegen, ne? Mit verschiedenen Koordinaten und. Also ich glaube tatsächlich, und vielleicht macht es sich nicht viel, ne? Je nachdem, wie man die Listings aufbaut. Aber das ist das Argument, glaube ich, zieht er nicht. Das ist halt eher so die Angst vorm, wo du also beim längeren Multi echt aufpassen musst. Du musst tatsächlich nachher vielleicht mal einfach mal jemanden losschicken, der mal einfach mal testweise rüberläuft und auch mal sich die feine Koordinatenberechnung anguckt, wenn du ja, eine machst. Ja. Ne? Weil da kannst du schnell mal einen Dreher drin haben, der dann echt blöd ist. Ne? Weil was schnell geht, und so müssen wir sonst Bayab fragen. Der hat ja nun Runden ohne Ende. Der müsste das wissen. Wobei Gleiter spricht mir da gerade außer Seele. Im Winter bei Multi die feinen Koordinaten bei Frost auf dem Zettel auszurechnen, kann zum Beispiel nervig sein. Ja, das ist noch nett formuliert. Bei Regen ist auch mal sehr schön. Ja, ich meine, es gibt ja theoretisch dafür halt auch Apps, ne? Ja, da hast das Handy im Regen. Aber das ist halt ja auch, da musst du halt auch vorbereiten mit der, das ist halt auch nicht so, ne? Ja, also ich. Also das wäre aber zum Beispiel so ein Ding, wo ich nicht verstehe, warum zum Beispiel Groundspeak zumindest nicht anbietet auf der Homepage, also im Listing, die feine Berechnung quasi durchzuführen, ne? Dass du halt die Werte einträgst und du kannst als Owner die Formel hinterlegen. Ach so, ja, ich weiß, ja, okay. Das wirst du natürlich vielleicht nicht auf die Apps importieren können, die es so gibt, aber dass du zumindest sagen kannst, wenn du es im Browser anguckst, dann kannst du da immer schnell die feine Berechnung machen und zwar fehlerfrei, ne? Ja, ob das dann funktionieren würde, ist auch noch die Frage. Aber, ja, aber ich denke, im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach so, mittlerweile wissen die Owner, große Tradi-Runden ziehen die Leute an, ja. Weil dann kommen sie, weil es Punkte gibt. Ne? Ja, er schreibt doch gerade im Chat nochmal, und die Punktejagd ist nicht zu vernachlässigen. Ich weiß aber immer noch nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube das einfach nicht mehr, weil, mal ganz ehrlich, heute guckt ihr doch an, die haben doch teilweise 500.000 Funde da, die Führenden irgendwie. Das ist völlig absurd, da kommst du nie hinterher, da brauchst du nicht mehr drüber nachdenken. Ich glaube, diese Zeiten, wo alle versuchen, bei den Punkten ganz oben mitzuhalten, die sind echt vorbei. Bin ich wirklich ziemlich sicher. Ja, das stimmt. Aber man hat ja immer so kleine Zwischenziele vielleicht noch, ne? So wie ich zum Jahresende gesagt habe, ich wollte eigentlich meine 2,5, die wollte ich knacken insgesamt. Ja, genau. So war es ja vielleicht noch, ja. Aber ich glaube trotzdem insgesamt ist tatsächlich eher dieses Erfolgserlebnis haben. 15 Tradis ist auch 15 mal ein Pfund. Ja, das statt stimmt. Einem Multi. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das für manche wichtiger ist als die Punktzahl. Und ich finde dein Argument absolut richtig. Es ist halt krisensicher, ne? Wenn du halt ein oder zwei oder drei nicht findest, dann hast du immer noch 10. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Weil ich merke das ja, wir machen ja alle 2 Monate immer einen Wandertag. Jetzt sind wir Carsten wieder da in der Görde, bei Rollspitkalle. Wenn ich mir überlege, in den Maschinen wieder irgendwie 12 Kilometer und am Ende ist der dann nicht da, dann bin ich über eine Stunde dahin gefahren. Ich meine, natürlich freue ich mich, die beiden da auch zu treffen, aber dann möchte ich natürlich auch diesen Cache zu Ende bringen. Ja. Und nicht, da fehlt irgendwie Station 8 von 9 oder was, der wäre ja tödlich. Den Cache möchte ich ja schon auch dann schon zu Ende bringen, wenn ich nur 20 Minuten gelaufen bin für einen kurzen Multi. Ne? Dann hast du mich schon, dann ärgert es mich schon die Pest, wo ich sage, ja, kacke. Ne? Ja, und dann musst du da nochmal hin und das heißt, musst du alles nicht, aber natürlich will man da nochmal hin, ist ja ganz klar. Ja, gibt für beide Sachen. Also ich muss mittlerweile, also ich muss sagen, am liebsten mag ich Kurzmultis, ne? So ein Start, 2 Zwischenstationen, Final auf vielleicht gar nicht mal so lange Wegstrecke. Ja. Und wenn du davon vielleicht dann so, ist immer so eine Ecke hast, wo du so 10 Stück von den anderen ablaufen kannst oder 5, ne? Das ist geil. Oh, dann musst du hier die in Stade alle machen, diese Multi- oder Mystery-Fragen. Ja, die habe ich auch auf der Liste, da will ich dieses Jahr unbedingt mal hin. Die sind absolut der Hammer. Ich hatte ja auch, als ich jetzt hier immer vor Weihnachten im Hardautal war, da war ja auch diese immer das gleiche Runde, da habe ich 2 Multis von gemacht und ein paar Tradis, auch klasse, ne? Also gut verarbeitet und halt auch über eine Wegstrecke vielleicht von nachher 500 Metern mit 2 Stationen, klasse. So mag ich das und davon am liebsten eine Runde, weißt du? Ja, klar. Weil da habe ich ja mal, wenn da mal ein Multi, ja gut, dann ist auch ärgerlich, aber dann sag ich, gut, dann habe ich den halt nicht gefunden. Ja. Sind ja noch 3 andere, ne? Aber ich sag mal, würde ich immer noch bevorzugen vor einem langen Einzelmulti, genauso wie ich auch dann immer noch bevorzugen würde, tatsächlich ich sag mal, 10 Tradis eher zu machen, bevor ich einen 15-Kilometer-Multi ablaufe, mit der Befürchtung, du schaffst es. Du schaffst es nicht, ja. Ja, das ist so. Nichtsdestotrotz, wenn er vor der Haustür liegt, ich sag mal, im Umkreis von 15 Kilometern, ne, würde ich diesen Multi sowieso irgendwann mal angehen, weil den Ehrgeiz hast du halt dann irgendwann. Ne? Ja, ne, das ist ja klar. Dann hat man ja auch Zeit, da wieder hinzulaufen öfter mal. Dann ist das nicht so schlimm. Ist ja vielleicht auch in dem Bereich, wo man noch hinlaufen darf demnächst. Ja, ne? Ja, das kommt auch dazu. Stimmt, ob das kommt. Das hast du noch viel im 15-Kilometer-Umkreis, was du so abcashen könntest? Ja, Luftlinie. Wenn das Luftlinie ist, ja. Luftlinie, ja. Ist die Luftlinie. Ja, ja, es wird aber problematisch, weil bei uns ist das die Elbe. Ah. Ich muss ja durch den Elbtunnel. Und das ist die Frage, wie sie das dann werten wollen. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich habe tatsächlich zum Beispiel jetzt, beste Beispiel ist der dichteste Cache, glaube ich, oder einer der dichtesten ist so 11, 12 Kilometer. Das ist ein Wedel. Ja. Das sind von mir so 50, 55 Kilometer. Wahnsinn, ne? Ja. Aber ja, es gibt auch zwischendurch nicht wirklich eine Fähre, ne? Nee. Nee, und im Süden habe ich alles weggefräst. Da ist nicht mehr viel. Aber es gibt, kannst du mit der Personenfähre kannst du rüber, ne? Zu Fuß wird gehen, ne? Ja, dann müsste ich bis Kranz und da die Fähre nehmen. Das würde gehen, ja, ja. Das würde gehen, ja. Dann gehe ich auf eine Fähre, die eng bestückt ist, ja. Ja, ja, ja, stimmt. Ja, nee, also ganz gewiss nicht. Also ich hab geguckt jetzt mal, ich glaube, ich hatte jetzt im 15-Kilometer-Umfeld direkt um die Home-Location hatte ich, glaube ich, bin ich der Meinung, 405 Caches noch oder so. Achso, und da komme ich, habe vielleicht 20 oder so. Also da ist noch genug Futter da, ne? Aber das ist, da war natürlich auch T5er drin, die ich eigentlich, ich hatte, glaube ich, auf der Arbeit geguckt oder so. Irgendwo hatte ich geguckt und hatte festgestellt, da waren ein paar T5er noch drin. Also ich müsste mal einen Filter nochmal laufen lassen dann. Ich hatte das nicht richtig ausgefiltert, aber ich glaube, so bei 350 habe ich trotzdem noch, die ich machen könnte, ne? Nee, also das finde ich auch nicht so schlimm. Also wenn das jetzt mit den 15 Kilometer kommt, das trifft mich auch nicht so hart. Dann nehme ich mir meine Komoot-App und laufe hier Wanderung vor der Haustür. Also mir geht es mittlerweile tatsächlich weniger um die Caches. Also ja, ich freue mich immer, wenn Caches in der Nähe sind. Aber viel wichtiger ist für mich die Bewegung. Und die kriege ich auch, indem ich mir selber Runden bastel. Ich gucke gerade mal an, also der dichteste ist 11,05 Kilometer von mir. Der ist aber schon auf der anderen Seite der Elbe. Mhm. Und dann habe ich so eine GSAK-Seite bis 15 Kilometer. Das war's. Warte, da fängt er an. 1, 19, 11, 12. So 40, 50 Stück. Ja, na gut. Für 40, ein paar Tage geht das. Ne? Ja, aber wie gesagt, das ist die Hälfte von auf der Hamburger Seite. Das geht nicht. Also, nee, da ist nicht mehr viel. Aber Labs hätte ich etliche. Da geht's ja los. Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist das wieder eine gute Alternative, um einfach zu sagen, komm, ich geh mal raus. Ja. Denn es gibt ja genug Menschen, die immer sagen, man muss Ziele haben, ne? Sonst kommen sie vom Sofa nicht hoch, ne? Soll auch erstmal kommen, warten wir erstmal ab. Weil ja, ich wollte sagen, das ist, also wir sind ja noch nicht mal bei 200 hier, also von daher. Ja, aber wir waren schon bei 199, waren wir schon. Ja, aber jetzt wird ja auch geimpft und jetzt alles wird jetzt gut. Ja, das gehe ich auch von aus. Ne? Ich würde sagen, die letzten zwei Themen können wir stehen lassen für nächstes Mal, ne? Das eine Thema, das kommt mir bekannt vor, hatten wir schon mal. Ja, und das andere können wir aber auch, weil nee, das sonst, auch sonst gut, das kommen wir heute schon wieder so ins Ewig rein. Eigentlich wollte ich ja morgen cachen, aber ich gucke raus hier bei mir auf meine Kameras immer und es schneit hinten, es schneit vorne, es ist nicht schön. Schneit es noch? Ich muss auch mal gucken. Ja, nicht doll, aber hier, also. Es fisselt noch, ja. Ja, es fisselt immer durchgehend heute, schon den Tag. Aber bei uns ist tatsächlich, es liegt halt richtiger Schnee, also nicht nur so ein Matschkack, sondern richtige Pappschnee liegt hier noch, so. 3 Zentimeter oder so. Nee, das ist hier auf dem Rasen, aber nicht mehr auf der Straße. Ich morgen endlich mal wieder nackten Schneeengel machen. Ja, droh den Leuten noch nicht so. So, jetzt kommen wir zu unseren Tipps. Und zwar Hermizellulose. Hermizellulose, ne? Ja, Hermizellulose berichtet, es gibt noch den Automagic Jiggity Solver. Den findet man auf greasyfork.org. Also wir verlinken das Ding. greasyfork.org.de Scripts und dann 394279-Automatik. Ach, wir verlinken den. Genau. Da ist es, das reicht doch eigentlich, wenn von unseren Stammhörern einer den installiert und uns einfach die Ergebnisse mal zeigt, ob das wirklich funktioniert. Ne? Genau. Also der soll, guck mal, auch Zebra-Rompteur schreibt gerade noch, der funktioniert auch super. Also da gibt es immer noch wieder einen Weg, den zu nutzen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich im Moment nicht genug Sachen habe, die ich noch ablaufen muss, aber ne. Ach, also, wer da mal testen möchte, wie das Script funktioniert, schickt uns einfach mal die Ergebnisse vielleicht. Ja, wir prüfen die. Genau, wir prüfen das mal dann vor Ort. Ne? Und dann habe ich eine Seite, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal genannt habe, da bin ich gar nicht so sicher gewesen, deswegen habe ich sie nochmal mit reingenommen. Wegeundpunkte.de, also alles zusammengeschrieben. Wegeundpunkte.de. Das ist so, ich glaube, er hat auch einen Laden, er will also auch was verkaufen, GPS-Beratung, aber er hat auch so viele Sachen, also Wegpunkte, Touren, Wandertouren, einfach mal drauf gucken, wen es interessiert. Also ich finde die ganz spannend. Der hat dann ein schönes Sammelsurium von allem Möglichen. Genau, und hat so ein bisschen alles ums GPS ringsrum, gibt ja. Tipps und Tricks und ja. Wissenswertes. Ist ganz gut gemacht, die Seite, finde ich, muss ich jetzt sagen. Ich hätte auch irgendwie überflogen, da gab es so irgendwas zur Komoot-App, ne, mit Garmin. Ja, und auch so. Da, also ganz bunter Mix, Garmin-Geräte und hast nicht gesehen. Also wegeundpunkte.de könnt ihr euch mal angucken. Genau. Wer es braucht, wir natürlich nicht. Ja, ich muss ja zugeben, ich habe mich ja, ich habe ja ein Ziel, ich will ja was abnehmen. Ach so. Ich habe mich tatsächlich bei dieser Geocacher-Abnehmen-Challenge mit angemeldet, weil ich brauche immer so, ich brauche einen kleinen Antreiber. Ne? Also ja, zum Beispiel auch der Schrittzähler ist immer so, dass ich sage, oh, guck mal, jetzt die 10.000 machst du noch voll. Ne? Und wenn ich da jemanden habe, so eine kleine Community, wo du halt immer siehst, okay, die haben jetzt wieder ein bisschen was gerissen, dann bin ich ein bisschen ehrgeiziger. Und ich mal gucken. Ich bin mal gespannt. Also ich habe ein Ziel, mal sehen, ob ich da ansatzweise rankomme. Ich glaube nicht, aber ich bin mal gespannt. Und deswegen ist so das hier gar nicht mal verkehrt. Ja, der heißt fitrechner.de. Genau. Also fit wie fit und dann rechner.de zusammengeschrieben, kann man seine Kalorien berechnen. Also was Fahrradfahren. Zum Beispiel Wandern. Ja, der hat alles da. Mit auch Alter bezogen, männlich, weiblich, hast nicht gesehen. Also der macht einen guten Eindruck. Ich habe ihn mal angeguckt, fand ich ganz witzig, das Ding. Ich war ein bisschen enttäuscht. Also meine neue Sportart kennt er nicht. Ach, diese Franchise-Sizing. Ja, ich hatte das gesehen. Ich habe es schnell weggeblättert. Es ist, also der geneigte Hörer kann sich da schon mal drauf einstellen, das nächste Event auf dem Berg wird definitiv die Anreise. Wer nicht so durch den Wald kommt, der darf gar nicht auf den Hügel. Ne? So, dann haben wir nochmal Komoot, weil das doch viele benutzen. Das merke ich, habe ich auch in den Reaktionen gemerkt. Es gibt also unter www.komoot.de/user, da kommt die eigene Usernummer, /embed. Eine wunderbare Übersicht. Ich weiß nicht, wie man von der Homepage aus hin, habe ich das nicht gefunden, aber wir verlinken das auch. Da kann man sich mal angucken, wo man seine Wanderung eigentlich gemacht hat. Das ist echt schön übersichtlich. Genau, so wie man es sonst von der Komoot-App auch kennt, ne, mit den Touren, die da vorgeschlagen werden. Kann man draufklicken, dann kommt man direkt auf die Tour und so. Das ist echt schön gemacht. Das ist wirklich übersichtlich, richtig gut zu nutzen. Verlinken wir natürlich auch. Dann haben wir vorhin schon gesagt, ne, die Bannerermittlung. Genau. Von das ist Baron Bahle, also Baron Bahle zusammengeschrieben.de /de/tools/gc/banner. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht der durch eine GPX-Datei und sucht über ein bestimmtes Element. Ist da alles haarklein beschrieben? Der guckt praktisch nach, ob ihr Caches habt, wo ihr euch einen Banner holen könnt. Genau. Da musst du halt meine Funde GPX ziehen. Die kannst du da also als ZIP-Datei sogar reinschmeißen und dann sucht er dir die Banner durch und kannst du sagen, wie viel möchtest du vertikal, horizontal angeordnet haben und schieß mich tot. Ja, ganz nette Idee. Ja. Gibt ja viele, die pflegen das doch sehr mit den Bannern. Ja. Daher. Dann kommen wir zu unseren Cache-Tipps. Genau. Das Finale jetzt langsam. Da haben wir diesmal tatsächlich viele. Letztes Mal waren wir echt dünn bestückt, aber diesmal hat sich ja eine Menge gesammelt. Ich hoffe, dass unser Hörer das noch weiter pflegt, da die Liste. Habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ich muss auch mal gucken. Ich habe sonst auch noch mal, sonst pflege ich mal eine. Aber ich werde mal nachschauen, ob er die noch hat. Ja, das müssen wir mal sehen, dass wir die dann mal immer gepflegt halten. Ich hole mir die nämlich ab und zu auch und will die mal alle machen irgendwann. Die müssten wir vielleicht auch mal irgendwie verlinken können, vielleicht auf dem Twitter-Profil oder so, ne? Mhm. Dass man da relativ schnell die findet. Nochmal angucken. Der erste, war der von mir? Der war von, ach ja. Die ersten sind alle von dir. In Schneverdingen. GC81D02. GC81D02. Groundspeak funktioniert übrigens wieder. Die haben gemerkt, dass wir uns beschwert haben. Paddling gesucht heißt das gute Stück. Der ist, ja, aber jetzt, wie sage ich denn dazu was, ohne zu spoilern? Der hat einfach eine Überraschung. Ja, ja, genau. Ich glaube, so könnte man das sagen. Ich weiß, ich muss jetzt überlegen, ich glaube mittlerweile, ja, ich habe die erste Version noch gefunden, die war, glaube ich, noch ein Ticken besser. Der Junior hat jetzt die zweite gefunden, da war ich dabei. Ja, aber selbst die ist ja wirklich... Die ist klasse. Gut. Ja. Also wirklich nicht, also ich habe mich tatsächlich viel zu sehr verausgabt. Gut, dann haben wir GC90XEW. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich die durcheinander kriege. Das war der... Am Kaffee am Dorfteich. Kaffee am Dorfteich? Mhm, genau, gegenüber, ja. Mit dem Rohr. Ich stehe tatsächlich irgendwo in einem Schlauch. Was habe ich denn da geschrieben? Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist der gut. So. Ja, den kann man sich auf jeden Fall mal antun. Ja, ich habe also diesmal auch keine herausragenden, aber durchaus schon überdurchschnittlich, fand ich die alle. Dann habe ich einen gemacht, der heißt GC92DT1. Kopfbuchen, also GC92DT1. Der Cache ist jetzt gar nicht so besonders, aber man kommt da hin und du denkst erst, der kann doch nicht angehen, ich soll jetzt hier über den Bauernhof laufen. Ist aber gar nicht, da führt tatsächlich eine Straße vorbei, die sieht aber überhaupt nicht so aus. Das ist völlig absurd, ganz komische, skurrile Ecke. Und dann geht man da vorbei und dann stehen da sehr eigenwillige kleine Buchen, in der der Cache da versteckt ist. Auch das ist noch was Besonderes. Also den fand ich süß, der war einfach... Ach, dabei töten sie dann, okay. Ja. Also ganz, ganz skurrile Ecke, ehrlich. Also ich möchte auch nicht wohnen, wo die wohnen, aber das kann man schon mal vorbeigucken. Und dann haben wir noch, ach, das war doch deiner hier, ne? Den ich fast kaputt gemacht hätte. Ja, jetzt hat es einer geschafft. Echt? Ja, Silvester. Ach so, okay, ja, dann war es ja aber ein anderer Grund. GC8YZX2. Ich kann ja auch sagen, dass dein Hint scheiße ist. Der hilft da nicht. Du bist der Einzige, der Probleme damit hatte bisher. Ja, da hatte ich den schon fast in Stücke zerlegt. Also das ist wirklich, weil das hakte. Ich habe geschrieben 24 Stunden offline, das ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ja, aber eine Seite, die ich ausprobiert habe, hakte und deswegen hätte ich ihn fast kaputt gehabt. Ach so, ah, okay. Also da würde ich nochmal, das würde ich, vor allen Dingen kriegt man das auch raus, ohne das okay. Also ohne drei. Ich weiß auch, welche Seite hakt. Ich kann mir vorstellen, welche das ist. Ja, ja, also da, der Beziehung hat er noch ein bisschen verbessert. Aber ansonsten geil gemacht. Also coole Idee, hat mir gut gefallen. Und dann, der ist auch noch von mir, mein Gott, GC92DWK, Mauerreste bei den Windrädern. Der Cache ist so nett versteckt, der ist aber eigentlich fast der belanglose Teil. Cool ist, dass das ist eine alte Flakstellung. Da ist auch nur der Grundriss vom Gebäude eigentlich da und das liegt wirklich am Arsch der Welt. Was ist denn, wo ist denn da? Ach, das ist zwar Nähe Autobahn, aber es ist trotzdem der Arsch der Welt. Da muss man erstmal den Weg hinfinden. Aber ist dann einfach cool. Das ist bei Töten sind so die Ecke. Gut. Ja, ja. Ganz, okay. Ganz, ganz grob. Langenrehm, so der Ort mit drei Einwohnern. Ja, ja, okay. Aber ist skurril. Also da steht so eine ganz alte Flakstellung im Wald. Gut, dann kann man die beiden ja mal miteinander verbinden, mit den Kopfbuchen. Ja, ja, das passt. Und als letztes von mir ist dann GC92 TJC, das sind die Gördereichen. Ach guck, die ist vom Himberger. Das war mir gar nicht so mehr bewusst, ehrlich gesagt. Ist ein schöner Wandercache, hat sonst auch nichts Besonderes, ehrlich gesagt, aber dieses Wandern da in dieser Görder, in diesem Görderbereich, das ist einfach. Das ist ja ein riesiger Wald, ne? Das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, ja. Das macht einfach Spaß, das ist einfach schön da. Also wer die Görde nicht kennt, ne, die geht quasi gefühlt von Bad Bevensen bis an die Elbe ran, ne? Das ist irgendwie ein Riesenwald, ja, ja. Und der ist auch schön, also da macht das Laufen Spaß, die Wanderwege sind schön, also wie gesagt, hat rund 9 Kilometer, ist eine tolle Ecke, du begegnest niemandem und alleine das ist schon grandios. Nicht ohne Grund, genau, wurden die Goethe-Morde da, ne? Gab es ja neulich eine Reportage. Ja, habe ich auch gedacht, da hörte ich da, ach, da war ja gar nichts, das ist ja ein Witz, also der Goethe-Mörder, das ist ja alles. Und dann, ach so, einen habe ich ja doch noch, das ist ja auch noch von mir, nochmal GC92, GC92 2YB, Wer kennt Ottens? Auch sehr schön. Wie gesagt, sind heute von mir die Tipps alles nicht rausragend, aber schon alle überdurchschnittlich. Bilder zuordnen, aber wirklich gut zuordnenbar. Schöne Strecke, sind so 4,5 Kilometer, meine ich. Hat einfach Spaß gemacht. Punkt. Ja, das war meine. Genau, dann kommen meine. Ich habe noch, was habe ich hier? Zwei habe ich in der Empfehlung. Ja. Und sind beide quasi auf meinem kleinen Ausflug vor Weihnachten südlich von Uelzen in Süderburg entstanden. Das eine ist GC8A8ZG. GC8A8ZG. Da habe ich mal, jetzt kann ich selbst noch aufgucken hier. Kletterantrieb. Genau, Kettenantrieb. Kettenantrieb. Ja. Das ist eine Reihe IDG, immer das gleiche, sind Multis und Tratis gemischt. So ein bisschen von einem Ona, und der sieht man schon an dem Listing, der macht halt was ganz viel mit Lego, und das ist so geil. Also das ist der hat richtig Spaß gemacht. Kurzer Multi, glaube ich, 500 Meter Strecke, richtig geil gemacht. Kann man sich auf die Wand tun, die ganze Ecke da unten ist wirklich schön, kann man wirklich mal hin, netter kleiner Stausee, steht auch im Block. Und dann habe ich da noch den GC7D447, Engpass heißt der. Ist ein cool gemachter Traddy an so einer Location, wo man auch mal ein bisschen was wieder, ja, nochmal mal was Historisches sehen kann. Ne? Also das hat echt, hat auch Spaß gemacht. Kann man mal machen. Und das glaube ich auch, ich muss mal kurz gucken. Nee, ist, glaube ich, vom anderen Owner. Also da. Nee, waren die gleiche. Picoke, ja. Also ja. Da unten, ich sag mal, wie gesagt, steht im Blog ja auch drin, mein kleiner Reisebericht, da gibt es so einige Owner, die wirklich gute Caches haben. Da muss man wirklich mal einfach mal einen Tag hin sich das angucken. Ist eine schöne Ecke, schöne Caches, kann man wirklich mal machen. Guck gerade, wann stehen eigentlich die eigenen Favoriten? Boah, ach ja, stimmt, das hatten wir auch schon mal, ne? Ja. Ich gucke gerade bei einem Owner, fiel mir gerade auf, dass da auch die Favoritenpunkte stehen. Das war mir ganz neu. Ja. Das ist jetzt schon ein bisschen. Ich hatte nur bei einem geguckt, den letzten, den gelockt hat, deine beiden Tipps, war Harzer Wandernadel. Das fand ich auch mal cool. Ah. Cash-Namen. Na gut, wenn der Harz überlaufen ist, dann musst du auch mal flüchten, ne? Ja, nee. Der ist auch seit 2012 dabei, also es ist kein neuer. Ah, okay. Ja, dann haben wir es, ne? Dann haben wir das. DSM 2,5, guck mal, genau 2,5 Stunden. Ja. Just in time. Und die Cache-Frequenz ist jetzt auch leer. Das siehst du, das wollten wir nur. Wir wollten die überleben, dann sind wir schon zufrieden. Und es sind ja auch noch einige zu uns rübergekommen hier, sehe ich jetzt gerade, die vorhin auch oben waren und mitgefeiert haben. Ja. Von daher, ja. Oh ja, da sind wieder 20 Leute noch da, also. Wir pimpen das ja jetzt selber. Guck mal, ich habe jetzt mein Backup auch schon. Das nimmt ja auch noch mit auf. Dann so, das ist ja, damit es auch ordentlich zieht hier. Punkte. Genau. So, dann werden wir uns wahrscheinlich in alter Tradition in gut 4 oder 5 Wochen auf dem Donnerstag wieder hören. Ja, da gucken wir mal wieder nach, welches Datum passt. Genau. Ich bin echt beeindruckt, wie viele Leute immer noch im Chat sitzen abends. Das ist fantastisch, obwohl morgen Arbeitstag bei den meisten wahrscheinlich ist. Stimmt, bei mir Gott sei Dank nicht. Von daher vielen Dank fürs Durchhalten, Leute. Ja. Und fürs Überstehen dieser informativen Sendung. Dieses Jahr fängt ja gut an. Guck mal, jetzt sind die Impfstoffe da und die Zahlen sind zumindest ein bisschen zurückgegangen. Und vielleicht können wir dieses Jahr doch nochmal wieder ein Event irgendwann machen. Ja, also ich will jetzt nicht spoilern, ne, aber ich sag mal so, ich gehe fest davon aus, dass wir im Juni oder Juli ein Event auf dem Berg machen. Ja, ja. Da habe ich die Tage schon mal drüber nachgedacht, weil ich halt heute daran erinnert wurde, dass genau heute vor 4 Jahren das Eis-Event war. Das freut mich gerade, ja. Ich denke schon, im Sommer werden wir so weit sein, dass wir zumindest das da oben an der frischen Luft machen können. Ja. Ich habe mir dafür auch schon meine rosa Flanellhemd und meine Leopardenhose gekauft. Leute. Das heißt, keiner Bücken da oben. Das wird ein Fest. Ne? Genau, das denke ich mal, werden wir bestimmt machen, nach jetzt quasi schon fast einem Jahr Abstinenz, mal wieder ein Hörerinnen-Treffen. Ja, das denke ich auch. Genau. Und dann würde ich sagen, haltet durch, Leute. Ja. Ne, die nächsten 4 Wochen wird vielleicht ein bisschen eingeschränkter wie die letzten 4 Wochen. Aber wir haben noch genug zu tun. Jens spricht noch von der Drei-Berge-Tour. Das ist ja auch schon. Ach ja, das war noch ein Jahr früher, ne? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich habe noch so einen Pin davon. Ich musste aber heute tatsächlich erstmal auch mal gucken. Also es gibt schon so viele Erinnerungen an Bergevents, die bei Facebook auftauchen, weil irgendeiner einen da verlinkt hat. Und ich musste heute echt mal gucken, welches war es denn, dieses Winter-Event? Das war das Vereiste tatsächlich, wo ihr dann nachher auch noch die Umleitung gefahren seid. Ja, das war heftig, der Tag, das muss ich sagen. Aber das bleibt dann auch umso mehr in Erinnerung, ist ja auch schön. Und ich hatte da gesehen, es waren 89 Leute, die in VR gelockt haben, ne? Wahnsinn, ja, da kommt da, das kann ich drüber nachdenken. Ja, also in dem Sinne, Leute, ich denke mal, vorausschauend, im Sommer sehen wir uns bestimmt mal alle persönlich wieder und bis dahin hören wir uns regelmäßig hoffentlich wieder. Genau. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und mach's gut, bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo. Jo, ciao. Jetzt muss ich jetzt mal wieder, jedes Mal suche ich erstmal, wo ich das abschalte. Dass sie das unter...